Melons. Ahoi, hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Joe. Mein Name ist Merlin. Und ihr hört Uncommon Taste Podcast. Zu finden unter www.uncommontaste.de. Genau. Ihr hört heute die 37. Folge. Und bevor wir mit dem ganzen Podcast-Gedöns anfangen, erstmal die obligatorische Frage. Merlin, wie geht's dir? Hast du so die ersten Wochen Dark Souls 2 ohne dich überlebt? Ja, tatsächlich. Ich hab's einigermaßen überlebt. Wobei ich immer noch sagen muss, es ist nicht irgendwie, also es wird leider nicht besser mit der Zeit. Also es ist schon so, dass ich es überlebt habe, weil ich mich relativ gut rausgehalten habe aus allem. Ich habe Hendrik einfach gemieden und nicht so viel bei dir im Zimmer rumgehangen und da ging das schon. Aber trotzdem, ich denke jeden Tag trotzdem, ah, ich würde so gern jetzt Dark Souls spielen. Aber ja, es geht einigermaßen, man überlebt. Ich meine, es ist jetzt auch nicht mehr so lange hin. Wir sind schon im April, es kommt am 25. Wir haben heute den 4., also noch so 21 Tage. Das geht, das sind 3 Wochen genau. Das wird sich schon irgendwie überleben lassen. Und dann steige ich halt einfach da gleich direkt ein. Du bist jetzt auch schon das erste Mal durch. Richtig. Das heißt also, ja. Es ist mittlerweile auch wieder sicherer, in mein Zimmer zu kommen. Richtig, das heißt, bei dir ist ja, du hast schon gesagt, New Game Plus bestimmt irgendwann, aber nicht jetzt gleich hinterher. Das heißt also, jetzt erstmal habe ich jetzt quasi in der Hinsicht Ruhe. Das ist ja schon mal ganz gut. Ich weiß gar nicht, Hendrik hat sich ja schon Plotstopper irgendwie ja, Bug Hendrik eingehandelt. Ja, Hendrik hat sich ein Game-Breaking Bug leider eingefangen und muss jetzt erstmal auf den Patch warten. Oder ja, einfach einen neuen Charakter anfangen. Ja. Das heißt aber, bei denen geht es gerade auch nicht aktuell weiter. Das heißt also, alles gut für mich derzeit. Henning ist ja durch, aber der ist ja in Kanada. Das heißt, das braucht dich nicht so sehr schwer. Ja, richtig, stimmt. Ja, das ist ja egal. Dem renne ich ja nicht einfach über den Weg. Das ist also, da kann ich gut vermeiden. Ja, wir hätten Merlin ja fast am 1. April so ein bisschen geärgert, indem wir wollten ihm ursprünglich eine SMS schreiben mit der Nachricht, dass From entschieden hat, die PC-Version doch auf Juli zu verschieben. Ich habe schon gesagt, das wäre wirklich im Nachhinein super lustig gewesen, weil ich hätte es 100% geglaubt. Im Nachhinein hätte ich auf jeden Fall mitgelacht. In dem Moment hätte ich wahrscheinlich so, was? Nein! Ich glaube, das Problem war einfach, ich hätte einfach gerne deine Reaktion live gesehen, aber ich war an dem 1. April nicht da und ich so, keine Ahnung, vielleicht schicke ich mir ein SMS und jetzt denkt sich, hahaha. Guter Versuch, Joe. Nee, ich wäre voll drauf eingefallen, auf jeden Fall. Vor allem, wenn ich wahrscheinlich bei Google eingegeben hätte, irgendwie Gerücht, Dark Souls 2 PC-Version wird verschoben, hätte ich garantiert auch irgendwas gefunden. Also von daher, keine Ahnung. Wäre es wahrscheinlich nicht mal so gewesen, dass das Internet mich hätte aufklären können wahrscheinlich. Ja, aber ich wollte auf jeden Fall verhindern, nicht, dass ich nach Hause komme und Diane dann mir um den Arm fällt und sagt, Merlin, hat sich das Haus runtergestürzt. Ja, genau. Ich meine, so schlimm ist auch nicht. Ich habe das lange genug überlebt, aber das wäre schon heftig gewesen auf jeden Fall. Ja, und du bist schon durch die Dark Souls 2. Ja. Und ja, die obligatorische Frage wäre natürlich eigentlich, wie war's, aber du darfst da nichts zu sagen. Punkt. Es war ganz schlimm, Merlin. Du brauchst dich gar nicht drauf zu freuen. Ah, also. Okay. Ja, doch, das darfst du sagen. Das ist okay. Schreckliches Spiel. Ich weiß, es gelogen ist. Verrät mir nichts. Ausgezeichnet. Ja, gut. Jetzt haben wir schon wieder ordentlich batzig über Dark Souls geredet. Also jetzt haben wir unser Dark Souls Soll auf jeden Fall für die Folge erfüllt. Richtig. Ich sehe schon die ersten Kommentare und Beschwerden wieder. Ich kann es schon sehen. Muss man mit leben, mit 2 Fanboys. Was sollen wir sagen? Ja, dann können wir eigentlich ein bisschen in die Folge einsteigen. Wir haben einiges an News. Es waren sehr große Nachrichten. All die Leute, die uns auf Twitter folgen, haben das ja auch schon gesehen wahrscheinlich, was so die größte News war. Aber du kannst ja mal kurz einen Überblick geben, über was wir heute so sprechen wollen. Genau. Als erstes ist ein News-Update, könnte man sagen. Es waren, ja, die größte Sache der letzten 2 Wochen, vielleicht sogar die größte Sache dieses Jahres bisher, also so davon ausgehend, wie hoch die Wellen da geschlagen sind nach dieser Nachricht. Wir haben in der letzten Folge jetzt über Oculus Rift, über Morpheus, über VR geredet, ausgiebig, und ja, ein paar Tage später kommt raus, dass Facebook sich Oculus gekrallt hat für 2 Milliarden US-Dollar. Kamen wir viele besichert, überraschend, nicht nur für uns. Ja, Reaktionen und Konsequenzen daraus, dazu wird Merlin euch gleich was sagen, bevor ich jetzt gleich wieder anfange, ganz viel darüber zu erzählen. Danach kommt eine etwas kleinere News, die eigentlich schon ein bisschen älter ist, aber die wir schlicht und ergreifend vergessen haben, weil sie vielleicht auch die meisten von uns oder von unseren Hörern nicht betrifft, und zwar, dass Microsoft nach langem Schweigen endlich bekannt gegeben hat, wann die sogenannten Tier 2 Länder auch mit der Xbox One beglückt werden. Dazu werde ich euch dann nachher was erzählen. Die nächste News befasst sich dann mit GameSpy. Der GameSpy-Dienst wird demnächst eingestellt werden, ich glaube im Mai oder so. Merlin will euch dazu was sagen, was die Konsequenzen sind, was mit den Spielen, die GameSpy bisher für den Online-Multiplayer genutzt haben. Und ja, genau, darauf mit Merlin nachher noch ein bisschen näher eingehen. Und wir werden dann den News-Teil enden mit einer anderen, ja, vielleicht jetzt nicht unbedingt für Gamer sehr stark relevanten, aber dann doch einer der größeren News der letzten 2 Wochen, nämlich, dass Amazon seine TV-Set-Top-Box Amazon Fire TV vorgestellt hat. Was man dazu wissen muss und was vielleicht Gamer vielleicht interessieren könnte, dazu werde ich euch nachher was erzählen. Ja. Und dann würde ich sagen, steigen wir doch gleich mal mit dem großen Ding da ein. Ich hätte nie gedacht, dass wir mal so viel über Facebook in unserem Podcast reden müssen, aber ja. Ja. Ja, aber Facebook lässt uns keine andere Wahl, denn sie haben für unglaubliche 2 Milliarden US-Dollar Oculus Rift gekauft. Beziehungsweise nicht Oculus Rift, sondern Oculus die Firma, also Oculus VR, Oculus Virtual Reality. Diese 2 Billionen gleich verwechseln natürlich nicht einfach 2 Billionen Bargeld, sondern Milliarden. Ich glaube 2 Milliarden, ja. Ich bin immer bei Billion wegen Dollar. Ja, ich weiß. Diese 2 Milliarden sind natürlich nicht reines Bargeld. Ich glaube, davon ist irgendwie so 500, 600, 700 Millionen oder sowas sind irgendwie Bargeld, der Rest sind irgendwelche Facebook-Anleihen und so ein Gedödel. Das heißt also, es ist natürlich nicht alles Bargeld, aber es ist trotzdem eine exorbitant riesige Summe natürlich. Andererseits, wenn man sieht, wie viel Momentum Oculus mittlerweile mit seinem Rift hat und wie gut das Ganze läuft, ist es vielleicht aber auch ein bisschen angebracht. Ich meine, wir haben diese Summen mittlerweile in den letzten Jahren immer weiter ansteigen sehen. Facebook hat ja schon so ein paar andere große Einkäufe getätigt in demselben Bereich. Jetzt erstmal das Wichtigste, wie gesagt, Facebook hat Oculus gekauft. Es gab direkt danach ein Statement von Mark Zuckerberg, eben natürlich über Facebook, wo er das Ganze beschrieben hat. Und erstmal leichtes Aufatmen vielleicht für die meisten Leute. Er hat von Anfang an gesagt, sie Oculus VR gekauft haben für die Zukunft so ungefähr, also für Aussichten, dass man eben mit VR in der Zukunft vor allem eben soziale Medien ein Stück weit fast ablösen könnte, meint er. Die ganzen Dinge, die damit möglich sind, das ist das, was quasi Facebook und Mark Zuckerberg daran spannend finden und deswegen haben sie diese Firma auch gekauft. Das bedeutet aber gleichzeitig auch, dass der ganze Bereich Gaming komplett unangetastet gelassen wird, so wie Mark Zuckerberg das sagt. Das heißt also, die werden erstmal innerhalb von Facebook natürlich jetzt existieren, aber trotzdem da relativ losgelöst vom restlichen Unternehmen. Sie können einfach ganz normal weiterarbeiten. Das Einzige, was Facebook letztendlich quasi macht, ist, sie stellen einfach mehr Geld zur Verfügung, damit Oculus noch ein paar mehr Leute gegebenenfalls einstellen kann, einfach ein bisschen schneller vorankommt und natürlich einfach auch mehr Ressourcen hat, um eben Rift, die VR-Brille, vielleicht noch ein bisschen technisch auch voranzubringen. Das heißt also grundlegend erstmal eigentlich positive Nachrichten. Die Oculus Rift wird ganz normal rauskommen, wie geplant. Mit ein bisschen Glück wird sie sogar ein bisschen früher rauskommen als geplant. Die technische Entwicklung wird bestimmt noch ein bisschen vorangehen. Und vielleicht kann man sogar mit einem leichten Price-Drop rechnen irgendwie. Dadurch, dass jetzt so ein großes Unternehmen dahinter steht, gibt es vielleicht Möglichkeiten, das Ganze etwas kostengünstiger beziehungsweise in größeren Stückzahlen zu produzieren, weitere Rabatte irgendwie auszuhandeln bei den einzelnen Hardware-Lieferanten, sodass man einfach die Brille ein bisschen billiger rausbringt. Das ist ja grundlegend erstmal alles ganz nett auf jeden Fall, klingt also nicht ganz verkehrt und wenn dann in Zukunft daraus irgendwas entstehen soll, wie jetzt Mark Zuckerberg so ein paar Beispiele genannt hat, man sitzt eben in der ersten Reihe bei einem Basketballspiel live, man kann live an einer Vorlesung zum Beispiel teilnehmen mit 1000 anderen Leuten international und sowas, das klingt alles nach relativ unspektakulärer Zukunftsmusik, aber das ist eben das, was sie davon wollen. Das soll ja erstmal nicht so stören. Trotzdem, glaube ich, sind die meisten Leute ziemlich unzufrieden mit der ganzen Sache, völlig verständlich auch. Ich gehöre zu diesen Leuten. Ich werde jetzt gleich noch kurz beschreiben, was auch Markus Persson dazu gesagt hat. Notch, den wohl alle kennen werden als den Erfinder und Entwickler von Minecraft. Die meisten Leute, glaube ich, fühlten sich erstmal extrem vor den Kopf gestoßen. Natürlich einerseits, weil einfach dieser riesige Deal natürlich eine Sache ist, die gerade bei einem Crowdfunding-Unternehmen, wie es Oculus VR der Fall ist, zwangsläufig Leute vor den Kopf stößt, die eben das Ganze gebackt haben. Es gab genug Backer, die gleich gesagt haben, na toll, jetzt habe ich irgendwie halt mein hart verdientes Geld investiert, um diese Firma zu unterstützen und habe damit letztendlich nichts anderes gemacht, als quasi dafür gesorgt, dass jetzt das Ganze von Facebook gekauft wurde. Die fühlen sich natürlich ein bisschen hintergangen und verraten, das finde ich durchaus nachvollziehbar, auch wenn man natürlich andererseits Oculus VR nicht unbedingt vorwerfen kann, dass die 2 Milliarden Dollar annehmen für ihr Unternehmen. Ich meine, das ist ein kleiner Laden. Dass sie es nicht annehmen, meinst du? Man kann nicht erwarten, dass sie es nicht annehmen, Man muss damit rechnen, dass sie so ein Angebot annehmen. Ich finde, das ist auch völlig nachvollziehbar. Ja, trotzdem natürlich auch verständlich, wie gesagt, dass viele Leute das stört. Der Gründer von Oculus meinte dann in einem Statement, wie es natürlich auch nicht anders sein kann, also nicht jetzt wahnsinnig beruhigend, glaube ich, für die meisten, dass er am Anfang auch skeptisch war, dann hat er sich auch mit Mark Zuckerberg getroffen und mittlerweile findet er die ganzen Ideen, die Facebook hat, super und Facebook wäre ein so schönes, offenes Unternehmen und die würden so viel tun für Crowdcomputing und bla bla bla bla bla, aber da ist dann einfach nur noch PR-Gedödel. Viel passender, finde ich, hat es dann eben, wie schon gesagt, Markus Persson zusammengefasst, Notch von Minecraft, der ganz klar gesagt hat, wir hatten bislang Gespräche mit Oculus, dass wir eben eine Minecraft-Version fürs Oculus rausbringen. Diese Gespräche sind sofort ab diesem Moment beendet von meiner Seite aus. Ich will damit nichts mehr zu tun haben, sagt er ganz klipp und klar. Es wird kein Minecraft für Oculus VR geben, solange das eben, was heißt solange, wenn es eben jetzt mit Facebook zusammenläuft. Er sagt klipp und klar, er traut Facebook schlicht und ergreifend nicht. Er findet, dass sie bislang eine sehr, ja, dass es sehr unklar ist, was ihre Motivation bei dieser ganzen Sache ist. Er meint, ihre Ziele sind sehr, es ist halt einfach ein riesiges, gesichtsloses Unternehmen quasi und er traut dem Ganzen einfach nicht. Und er fügt am Ende eben noch an, and I did not chip in 10 grand to seed a first investment round to build value for a Facebook acquisition. Zusammengefasst auf Deutsch, er hat nicht $10,000 dazu gespendet in einer ersten Investitionsrunde, um dafür zu sorgen, dass ja, es sich lohnt für Facebook, dieses Unternehmen zu kaufen. Und ich glaube, das drückt genau aus, was die meisten Investoren, beziehungsweise Investoren, Anführungsstrichen, natürlich die meisten Backer von der Kickstarter-Kampagne eben auch so empfinden. Ja, ich weiß auch nicht. Ich glaube, sonst unserer Meinung muss man da nicht viel sagen. Ich glaube, man kann erwarten, dass wir das auch nicht ganz super finden. Ich für meinen Teil finde es auch echt schrecklich. Also wie gesagt, grundlegend ist es eine nette Sache, dass er vielleicht ein etwas besseres und früheres Oculus Rift kriegt. Aber jetzt die Frage, will man Oculus Rift wirklich noch haben? Ich meine, einerseits ändert das natürlich nichts daran, dass ich das auf jeden Fall haben will, weil das die einzige valide Virtual Reality Brille derzeit auf dem Markt ist. Wer weiß, ob es jetzt durch dieses ganze Hin und Her vielleicht irgendwie eine Konkurrenz bildet, die was Ähnliches auf den Markt bringen möchte, um eben jetzt die Leute aufzufangen, die keinen Bock mehr auf Facebook haben. Ich meine, es ist ja ein offenes Gerücht, dass Valve auch an sowas arbeitet, oder nicht? Ja, naja, irgendwie schon, aber es ist wirklich so offen und noch nicht in irgendeiner Weise irgendwie mit Valve besprochen. Es gibt auf jeden Fall sehr viele Gerüchte, was Valve und VR zusammenbringt, also. Ja, man muss aber natürlich auch dazu sagen, Valve hat bislang aber auch relativ eng mit Oculus Rift zusammengearbeitet. Genau, also der Valves Virtual Reality Experte quasi, Michael Brash heißt der, der ist jetzt Chefentwickler bei Oculus. Also auf jeden Fall gibt's Verbindungen, letztendlich war ja das alles, was ich sagen wollte quasi, es gibt Verbindungen zwischen den beiden Unternehmen. Und dieser ganze Deal mit Facebook ist jetzt noch relativ frisch. Ich bezweifle, dass Valve bisher wirklich an einer Konkurrenz gearbeitet hat. Es klang eher so, als ob die einfach zusammenarbeiten würden. Und ich halte das für sehr unwahrscheinlich, dass sie tatsächlich an einer eigenen Hardware-Lösung gearbeitet haben. Wer weiß, ob sie jetzt damit anfangen, aber selbst wenn, also ob sie das so schon auf die Beine stellen, lässt, ist halt die Frage. Ich meine allgemein, jetzt erstmal so, ohne ins Detail zu gehen, jetzt erstmal auch von dir nochmal. Wahrscheinlich wirst du letztendlich das ähnlich sehen wie ich auch und wie fast alle. Ja, also erste Reaktion war natürlich, ist heute schon der 1. April. Ich glaube, ich bin nicht der Einzige, der das gedacht hat. Das klang einfach so weit her, also was heißt so weit hergeholt? Also nicht, dass ich das Gefühl habe, okay, das passt absolut überhaupt nicht, aber trotzdem wäre jetzt Facebook nicht das erste Unternehmen gewesen in meinem Kopf, wo ich jetzt gedacht habe, okay, das wäre jetzt vielleicht das Unternehmen, was auf jeden Fall Oculus kaufen wird. Ja. Und dementsprechend war ich, also ich hab da diesen Thread auf NeoGAF gesehen. Ich wollte eigentlich, glaube ich, schon demnächst den PC-Hype ausmachen und zocken gehen und so. Und dann habe ich das gesehen, so, what the fuck? Erstmal ML in SMS geschrieben, völlig aufgelöst so halber. Und dieser Thread ist dann innerhalb von Minuten von 50 Antworten auf 5000 gefühlt gewachsen. Also das hat extrem hohe Wellen geschlagen. Und ich muss halt auch sagen, ich meine, klar, wir wahrscheinlich die meisten von uns benutzen Facebook irgendwie, ja, freiwillig man gezwungen. Man hat sich damit arrangiert. Man hat sich damit arrangiert, ja. man kommt da irgendwie nicht drum rum. Also ich glaube, ich wäre einfach auch nicht konsequent genug dafür, beziehungsweise es gäbe zu viele Sachen, wo ich immer das Gefühl habe, naja, das wäre ich dann doch ein bisschen schwierig in der heutigen Zeit, auch wenn man dann vielleicht ein bisschen Hypocrite ist, aber naja, damit muss ich leben. Aber das war dann auch erstmal schon so ein Schlag, also so, keine Ahnung. Ich sage mal, das öffentliche Image von Facebook ist nicht gerade das Beste und das wird sich wahrscheinlich jetzt auch auf das Produkt auswirken. Ich meine, ich habe schon viele Beiträge gesehen, die gesagt haben, naja, Oculus ist für mich gestorben. Und ich meine, das Ding ist natürlich, wir veröffentlichen noch voll vor 2 Tagen und Merlin sagt halt, er ist der Erste, der da rausgeht und Oculus kauft. Und mittlerweile ist er sich nicht mehr so ganz sicher, auch wenn er das Gefühl hat, er will es irgendwie immer noch haben, aber... Ja, es ist auf jeden Fall wesentlich schwieriger geworden, so eine eindeutige Meinung dazu zu haben. Vor allem, weil es auch eben so ein krasser Unterschied ist, wie du schon gesagt hast. Facebook hat halt einen schwierigen Stand in der Öffentlichkeit, zu Recht auch mit dem ganzen Kram, der so gelaufen ist in den letzten Jahren. Mark Zuckerberg ist für viele Leute Inbegriff von unsympathisch. Da haben viele Dinge zu beigetragen, ist ja letztendlich egal, wo das herkommt, aber ich glaube, die wenigsten Leute würden wirklich sagen, wow, Mark Zuckerberg ist so einer meiner großen Lieblingsleute in der Industrie. Und dass diese Firma dann so einen kleinen Laden wie Oculus kauft, die bislang nur, also ein extrem gutes Image hatten. Die hatten die weißeste Weste von allen, habe ich das Gefühl. Das war so eine Firma, das waren Tech-Enthusiasten, das lief alles ohne große Sponsoren eben. Es lief alles über Kickstarter-Kampagne, John Carmack ist dahin gegangen, ist ein anderer großer Name aus der Industrie zu Oculus gegangen oder haben mit Oculus zusammengearbeitet. Alle hatten, man hatte das Gefühl, es war so dieser, weiß so, ich auch so nicht. So dieses Garagen-Dingsbums. Ja, genau, das war noch diese Aufbruchsstimmung, weißt du, dieser Aufbruch in eine neue Welt. Das sind so ein paar Technikenthusiasten, die irgendwo in der Werkstatt so ein Ding gebaut haben, das die ganze Industrie verändern würde. Und dieses ganze wunderschöne, wahrscheinlich auch leicht naive und romantisierte Bild ist jetzt natürlich auf einen Schlag zerstört worden, indem eben das der Inbegriff der großen Corporate Identities sich das unter den Nagel reißt. Ich meine, klar, wenn man das jetzt natürlich erstmal objektiv betrachtet, ich habe in der letzten Folge schon gesagt, so ja, Oculus fehlen die Mittel, um ihre Brille zu subventionieren, wenn es auf den Markt kommt. Preis, ja. Marketing, diese ganze Ressourcenfrage, die ist natürlich jetzt auch wieder, also die Aussage kann ich jetzt natürlich auch einfach in die Tonne kloppen, weil das ist jetzt absolut nicht mehr der Fall. Ich meine, wenn man sieht, was Facebook in den letzten Monaten und Wochen für Geld für andere Sachen ausgegeben hat. Ich meine, WhatsApp, ich weiß nicht, wie viel zahlt, 15 Milliarden oder so. Instagram haben sie gekauft. Also sie haben auf jeden Fall super viele finanzielle Ressourcen und davon kann Oculus in dem Sinne nur profitieren. Du hast ja auch schon gesagt, das hat ja an sich eigentlich auch positive Effekte. Und es macht auch für Facebook Sinn. Das zeigt ja auch in dem Sinne, ich meine, Facebook sieht auch das Potenzial in dieser Technik und ich glaube, sie sind auch da auf dem richtigen Riecher. Also klar, wir haben ja auch letzte Woche schon darüber geredet, es wird wahrscheinlich erstmal im Video, also Videospieler sind wahrscheinlich die Ersten, die sich darauf stürzen werden, weil das irgendwie so nah mit Videospielen in Verbindung gebracht wird. Aber an sich ist es ja für sie schon wirklich eine sehr, soll ich sagen, ja, zukunftsorientierte. Ja, genau, zukunftsorientierte Entscheidung, das jetzt zu kaufen, bevor das jetzt noch größer wird und man da vielleicht 20 Milliarden dafür ausgeben muss. Also in dem Sinne ist es ja auch etwas, was man in irgendeiner Hinsicht verstehen kann, auch die Möglichkeiten, die sie darin sehen. Und ich glaube auch, wie gesagt, momentan auch nicht, dass sie wirklich jetzt groß an der Strategie erstmal was ändern wollen, weil ich glaube, sie sind sich da auch in der, sie sind ja auch nicht dumm, sie sind sich ziemlich sicher oder sie wissen, dass Oculus wird dann ein Erfolg werden, wenn es erstmal sich im Gaming etabliert und sich dann durch die weite Verbreitung sich dann auch noch für andere Medien anbietet. Also ich glaube, sie tun gut daran, wenn sie Oculus jetzt erstmal ihr Ding machen lassen und dann erst später reinkommen. Aber natürlich, dieses später ist natürlich etwas, was wir alle irgendwie fürchten, auch was Datendings angeht. Also Datensammelei und so weiter. Also das sind dann natürlich Sachen, wo ich dann sage, oh ja, da geht's dann halt los. Jetzt erstmal unmittelbar wird es wahrscheinlich keine großen Konsequenzen haben, aber ich glaube, das wird schwierig, das jetzt erstmal, also das muss jetzt erstmal sitzen und ich glaube, das wird jetzt noch ein bisschen dauern. Und ich meine, ja. Ja, klar, die Aufregung ist jetzt erstmal groß, wie du schon gesagt hast, wir alle nutzen auch Facebook. Letztendlich wird es vielleicht auch gar nicht groß irgendwas an den Verkaufszahlen ändern. Vielleicht werden die besser ausfallen, als sie ausgefallen wären, wenn sie es nicht gekauft hätten. Trotzdem ist es halt einfach so ein Schlag in die Magengrube. Ich glaube, für viele Leute ist es einfach eher eine Enttäuschung auf ideeller Ebene, so ungefähr. Es ist einfach eine Sache, die irgendwie, ja. Ich meine, das ist halt wieder so, Business strikes again. Richtig, genau. Und das ist auch das Problem. Ich meine, vor allem, weil es eben auch viele andere Firmen gegeben hätte, die, glaube ich, die offensichtlichere Kombination gewesen wären. Und wir haben auch schon drüber geredet, was ist eigentlich mit den großen Spielefirmen? Was ist mit Sony, mit Microsoft? Gibt es da nicht vielleicht einfach Möglichkeiten, dass sie das kaufen? Schon da haben wir das für und wieder irgendwie diskutiert und haben gesagt, naja, das hätte seine Vorteile, aber irgendwie würden wir es nicht wirklich gerne sehen. Ganz ehrlich, jetzt würde ich sagen, ich würde den Deal zwischen zum Beispiel Oculus und Microsoft wesentlich mehr begrüßen als den, der jetzt entstanden ist. Aber das ist ja auch alles irgendwie, ja. Jetzt kann ich natürlich die gerätschende Frage stellen, Frau, hättest du auch EA bevorzugt? Ja, das weiß ich nicht genau, aber ganz ehrlich, natürlich, jetzt, ich kann EA jetzt bevorzugen, weil ich den Vergleich habe. Wenn EA gekommen wäre, würden wir jetzt hier sitzen und darüber haten. Also, das würde auch nicht viel ändern, aber letztendlich hätte ich trotzdem das Gefühl, das wäre der etwas bessere Deal gewesen, ja. Also, ich meine, das Schlechtere der beiden bösen Enden so ungefähr, ist jetzt auf jeden Fall Facebook für mich, aber naja, wir gehen jetzt auch ein bisschen zu weit, das ist ein großes Thema und ein wichtiges Thema, aber letztendlich drehen wir uns glaube ich auch ein bisschen im Kreis und wir können nichts dran ändern, das ist jetzt so. Ganz wichtig auf jeden Fall in dem Fall, schreibt uns auf jeden Fall eure Meinung, das interessiert uns echt glaube ich sehr stark, gibt vielleicht auch wirklich Leute, die sagen, nö, ich finde es alles ganz okay und cool. Ich würde aber sagen, wir gehen dann weiter und gehen in den eigentlichen News-Teil über, bevor wir hier den halben Podcast nur auf diesem einen Thema rumreiten. Als nächstes geht's zu Microsoft, die jetzt endlich gesagt haben, wann die nächste Runde von Konsolen rausgeht in die Länder, die bislang noch nichts abgekriegt haben. Das wird jetzt auch eine ganz kurze News an sich. Also Microsoft hat sich lange nicht dazu geäußert, wann jetzt endlich auch die Länder beliefert werden, die bisher sozusagen nur auf dem zweiten Rang oder auf der zweiten Prioritätsskala waren. Darunter sind ja auch einige Länder, die eigentlich die Konsolen zum Launch hätten kriegen sollen, aber dann im Nachhinein noch rausgeflogen sind. Und sie haben jetzt bekannt gegeben, dass im September, also ungefähr fast ein Jahr nach Launch der Xbox One, auch in 26 anderen Staaten die Xbox One offiziell erhältlich ist. Dazu fallen auch viele Staaten, die wir unsere Nachbarstaaten nennen, wie Belgien, Dänemark, Holland, Tschechien, Schweiz. Also ja, relativ viele Länder auch in Europa, aber was vielleicht auch interessant ist, auch Japan ist darunter. Das heißt, in Japan wird auch ab September die Xbox One zu kaufen sein. Weiß nicht, ich finde es ein bisschen spät, muss ich sagen. Also ein Jahr ist halt, ja, für ein Unternehmen wie Microsoft, wo man denkt, naja, das ist halt auch ein global agierendes Unternehmen, schon relativ spät. Ich weiß, dass viele Leute, die wirklich Xbox-Fans sind, sich das schon importiert haben. Ich weiß auch, dass Microsoft, glaube ich, erstmal sicherstellen wollte, dass auf jeden Fall die Sprachsteuerung in allen diesen Ländern auch funktioniert, in denen sie dann rauskommen. Wobei ich auch weiß, dass viele Skandinavier sagen, scheiß doch drauf, lasst uns doch einfach Englisch mit dem Ding reden. Bei Japan würde ich das noch nachvollziehen können, warum das mit Englisch nicht funktioniert. Aber ja, also ich weiß, die Enttäuschung ist in vielen Ländern groß, vor allem in den Ländern, die jetzt erst kurz vor Launch abgestuft wurden. Ich glaube, Schweden und die Schweiz nur gehören dazu, die halt sagen, naja, ich hab sie eigentlich schon Day One nach der E3 oder als ich vorbestellen konnte, vorbestellen. Jetzt kriege ich sie erst ein Jahr später. Ja. Viele ihrer Freunde haben sich ja längst schon eine PS4 gekauft oder sonst was. Also da merkt man schon, habe ich immer das Gefühl, naja, sie gehen schon wirklich sehr stark auf den amerikanischen Markt und vernachlässigen dadurch auch Sachen, die eigentlich auch in ihre Sphäre fallen, nämlich der europäische Westen einfach. Bei Japan kann ich es nachvollziehen, bei Korea vielleicht auch noch, aber bei den vielen europäischen Staaten habe ich das Gefühl, da haben sie jetzt auch schon damit einfach viel Kredit verloren, im Gegensatz zu Sony. Also für mich einfach viel zu spät. Ja, stimmt natürlich, grundlegend, aber ja, ist jetzt ja irgendwie quasi zu erwarten gewesen, beziehungsweise wir wussten jetzt ja schon, dass es ne so lange dauern würde, so ungefähr. Sind natürlich keine riesigen Märkte, aber trotzdem, dass da jetzt einige Leute enttäuscht sind, kann ich durchaus nachvollziehen. Es geht halt ums Prinzip, ich meine, es ist halt, ja. Microsoft ist eigentlich ein global agierendes Unternehmen und da kann ich sowas einfach eigentlich nicht nachvollziehen. So wirklich. Richtig, die könnten sich's eigentlich nicht leisten, gerade allgemein, auch wie es mit der Xbox One und so läuft, aber ja. Ja. Wie du schon gesagt hast, eigentlich eine eher kleinere News, kann man nicht so viel zu sagen. Wie gesagt, wir, glaube ich, es war jetzt. Vielleicht halt gibt es ja ein paar Schweizer Hörer, die das interessiert. Ich meine, gerade die Schweiz und Österreich werden kein großes Problem gehabt haben. Die werden sie einfach aus Deutschland bestellt haben. Ich glaube, in Österreich ist schon draußen, weil ich finde jetzt Österreich nicht auf der Liste. Warum ja, jetzt in Österreich draußen ist, aber nicht in der Schweiz, ist. Oder sie haben natürlich Österreich jetzt immer noch nicht. Ich glaube, in Österreich ist sie draußen. Ja, das wäre aber tatsächlich sehr komisch. Warum denn Österreich und Schweiz nicht? Das wäre ja unsinnig. Ich meine, wie gesagt, die Schweizer wird sich groß stören. Die werden sich ihre Vorbestellungen... Ich meine, du hast auch noch keine... beziehungsweise du hättest jetzt auch noch keine Xbox One. Für dich geht es ja um die PlayStation 4, aber... die werden natürlich dieselben Probleme haben, dass es einfach derzeit wahrscheinlich eher Lieferengpässe gegeben hat oder so. Aber trotzdem, die werden die jetzt ja schon längst haben, die Schweizer. Weil, ja, ich glaub, die Österreicher haben schon. Ich habe jetzt gerade nachgeguckt. Die Österreicher waren... Das ist tatsächlich sehr unter den 13 ersten Staaten. Warum auch immer. Nichts gegen euch, ihr Österreicher. Nee, ist nur einfach, also das sowieso nicht, aber es ist einfach unnachvollziehbar, warum Deutschland und Österreich draufsteht, aber nicht die Schweiz. Ja, vor allem, weil die Schweiz ja, ich meine, selbst wenn es dreisprachig ist, in Frankreich und Italien ist sie auch rausgekommen, also da gibt es keine Sprachprobleme in dem Sinne. Ich weiß auch nicht, keine Ahnung. Naja, gut, ja, wie gesagt, traurig auf jeden Fall, nachvollziehbar, dass da manche Leute frustriert sind, aber letztendlich, ja. Können wir auch nichts dran ändern, müssen es damit abfinden. Ich weiß auch nicht, irgendwie kann ich keine richtigen Emotionen für den Microsoft und Xbox One irgendwie aufbringen. Mir ist es eigentlich egal, was die machen. Mich interessiert die Konsole einfach nicht so. Aber das haben wir jetzt ja schon oft genug gesagt. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir über zu einer weiteren traurigen Nachricht. Eigentlich haben wir nur traurige Nachrichten heute, habe ich das Gefühl. Obwohl, naja gut, Amazon ist wahrscheinlich eher neutral. Ja, und zwar gab es vor kurzem die Nachricht, nur ein paar Tage... vor ein paar Tagen, beziehungsweise gestern oder vorgestern oder sowas, dass ja, GameSpy letztendlich Ende Mai komplett aufgelöst wird. Das betrifft zum einen die Website, die wahrscheinlich gar nicht so viele Leute kennen werden. Das ist eine englischsprachige Website und eine von IGN, also gehört zum IGN Network quasi, war auch eine Seite, auf der Reviews und sowas geschrieben wurden. Kolumnen war einfach wesentlich kleiner als IGN an sich. Ich finde auf jeden Fall die eine sympathische Seite, aber das ist jetzt auch nicht so schwierig bei IGN, weil IGN ganz schrecklich ist. Aber vor allem betrifft das natürlich hauptsächlich ja, den Service, den sie angeboten haben, und zwar das schon seit Ewigkeiten. Ich glaube, jeder PC-Spieler, wahrscheinlich auch jeder Konsoläre, wird GameSpy kennen. Oft genug ist das GameSpy-Logo bei den Logos dabei, die eben am Anfang eines Spiels gezeigt werden. Und zwar war GameSpy schon seit 1999, seitdem es das ganze Network quasi gibt, Multiplayer anbieten. Und zwar im Sinne von, dass sie als Serviceunternehmen einem die Kosten und beziehungsweise nicht die Kosten, sondern die Arbeit quasi mit die Arbeit mit der Multiplayer-Infrastruktur abnehmen. Sie stellen Server, sie stellen Server-Browser, sie stellen UI für die Server-Browser und so ein Kram. Sie stellen quasi die ganze Infrastruktur und alles, was sonst so dazu gehört zu Multiplayer-Titeln, und das nicht für gerade wenig Unternehmen. Auf der eigenen Website sagen sie, sind über 800 Developer und Publisher. Das ist natürlich jetzt erstmal relativ irrelevant, diese Zahl. Die ist einfach recht groß. Ich glaube, ja, eher relevant ist dann eben, was für Firmen das dann unter anderem sind. Da sind die größten Namen der Spielindustrie alle mit dabei. Das ist Gearbox, Nintendo, Capcom, Crytek, EA, Ubisoft, Sega zum Beispiel. Also sie haben letztendlich für super, super, super viele Leute eben diesen Service bereitgestellt. Anscheinend ist schon relativ lange klar, dass das Ganze eben ja offline gehen wird. Einem offiziellen Statement heißt es, dass man schon seit über 2 Jahren mit vielen dieser Firmen zusammenarbeitet, um eben quasi das Ganze übergangslos über die Bühne zu bringen. Diese Firmen müssen sich jetzt natürlich einfach nach anderen Multiplayer-Plattformen umsehen. Es gibt da, wie gesagt, bei den meisten Firmen schon relativ lange Planungen und Maßnahmen für. Es wird aber auch trotzdem zwangsläufig heißen, dass einige gerade ältere Spiele einfach schlicht und ergreifend ihren Multiplayer-Modus verlieren werden. Es gibt auch ein paar kleinere Firmen, wie zum Beispiel Bohemia Interactive. Das werden wahrscheinlich alle von der ARMA-Series kennen, also Armed Assault 1, 2 und 3 und natürlich jetzt auch gerade wieder im Gespräch gewesen wegen DayZ, der Standalone-Mod, die ja auch eben als Mod für Arma gestartet ist. Bohemia Interactive sagt, dass sie wissen, dass dieses Problem quasi bevorsteht und dass sie auch daran arbeiten, dass es derzeit noch keine Lösungen gibt, zumindest nicht für alle Titel. Die neueren Titel werden wahrscheinlich alle auf Steam umsiedeln und das dann nutzen. Ein paar ältere Titel ist es noch nicht ganz klar, wie das Ganze läuft. Insgesamt muss man einfach sagen, geht so eine kleine Ära zu Ende, ein Stück weit. GameSpy, wie gesagt, existiert seit 1999 und hat das seitdem auch gemacht. Wie gesagt, die meisten von uns werden das Logo kennen. Es ist außerdem auch so eine kleine Erklärung dafür, warum Nintendo eben seinen Online-Support für die Wii und den DS quasi abgemeldet hat. Das ist wahrscheinlich auch im Zuge eben ja der Schließe von GameSpy geschehen, weil, wie gesagt, GameSpy eben auch für Nintendo diese Sachen bereitgestellt hat. Das heißt, es war wahrscheinlich keine freiwillige Entscheidung, sondern eher eine Entscheidung, naja, entweder müssen wir das Ganze umsiedeln und neu strukturieren oder wir lassen es einfach ganz bleiben und das war offensichtlich die etwas einfachere und bessere Lösung von Nintendo. Trotzdem auf jeden Fall schade, wie gesagt. Also die Website habe ich persönlich gar nicht so oft frequentiert, auch wenn, wie gesagt, sie mir einiges sympathisch ist als manche andere Websites so im Internet. Aber wie gesagt, das Logo ist einfach etwas, das mich seit Jahren begleitet hat. Ich habe genug GameSpy-Server genutzt in meiner Zeit bei Multiplayer-Spielen. Von daher, ja, eine traurige Sache und anscheinend aber auch schon sehr lange in der Planung. So wie es aussieht, gibt es ein neues Mutterunternehmen, das eben IGN aufgekauft hat und die konsolidieren und schließen da jetzt einige Sachen. Schade um das Ganze, aber ja, lässt sich nicht verhindern und ist, wie gesagt, allein anscheinend schon relativ lange in Planung, würde ich schon seit 2 Jahren mit den Unternehmen daran arbeiten, dass man eben ohne großen Übergang gleich eine Lösung dann parat hat. Zumindest für die wichtigsten Titel. Ja. Jan hat fast schon alles Wichtige dazu gesagt. Ich meine, ich habe jetzt persönlich selbst als Konsolenspieler nicht so viel damit zu tun gehabt. Ich habe mal in den Anfängen auch mal GameSpy genutzt für Age of Empires 2, das weiß ich noch. Aber ansonsten ja, aber sowas ist natürlich immer traurig. Ich kenne viele Leute, die wirklich viel mit GameSpy gemacht haben, auch früher, vor allem natürlich meine ganzen PC-Spieler-Freunde. Und ja, es ist immer traurig, wenn sowas geht. Auf jeden Fall. Und wie gesagt, das ist eins der Unternehmen, das sich wirklich sehr lange gehalten hat, also seit 1999. Das ist eine lange Zeit, das sind jetzt 14 Jahre ungefähr. Wahrscheinlich ein bisschen länger sogar insgesamt. Das ist schon ein Unternehmen mit Tradition quasi. Schade drum. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir zur letzten großen News über, nämlich Amazon Fire TV. Genau. Ja, erzähl mal, was das Ganze... Genau, es gab ja schon Gerüchte, dass Amazon da an irgendwas arbeitet. Das ist, ich glaube, letzte Woche sind auch erste Bilder von einem Amazon-Controller geleakt. Und sodass schon sich Gerüchte breit gemacht haben, dass Amazon auf jeden Fall an irgendwas Konsolenmäßigen arbeitet. Und am Dienstag haben wir das jetzt in einer großen Pressekonferenz vorgestellt. Und zwar heißt das Produkt, wie ich mir schon gesagt habe, das Amazon Fire TV. Es handelt sich dabei um eine Set-Top-Box, die zum Streamen von Medien und Spielen fungieren soll. Es hat einen Quad-Core-CPU mit 2 GB RAM, ist so klein, dass es auf die Handfläche passt, hat HDMI, Ethernet und einen optischen Audioausgang. Und vielleicht das Wichtigste vorweg, es läuft mit Android-Betriebssystemen, also eine natürlich von Amazon modifizierten Android-Version und kann Filme von Amazon Instant Video, also im eigenen Dienst, Netflix, YouTube, Vimeo, Hulu, MLB TV und NBA streamen. Also auch da sieht man schon wieder wahrscheinlich eher vorrangig für den amerikanischen Markt. Soviel ich weiß, hat man jetzt auch bisher noch nicht sich nicht dazu geäußert, ob man das Produkt auch außerhalb von Amerika anbieten möchte oder nicht. Mhm. Das Gerät kostet zum Launch $99. Oder alternativ $139 eben mit besagtem Controller. Die Leaks haben sich als wahr erwiesen. Der Controller sieht genau so aus. und kann entweder separat für $40 oder eben im Bundle mit Amazon Fire TV für $140 gekauft werden. Wenn man den Controller mitkauft, bekommt man auch gleich einen Launch-Titel, einen First-Party-Launch-Titel, der von Amazon Game Studios, daran muss ich mich auch noch gewöhnen, an diesen Namen, Amazon Game Studios, entwickelt wurde. Es handelt sich dabei um ein Spiel, das F-Zero heißt. Es ist dabei ein Third-Person-Shooter in einem Setting, das ein bisschen Halo ähnelt, also futuristisch, was auch noch Tower Defense Base Building Mechaniken mit drin haben soll. Sie haben auch einen ersten Trailer veröffentlicht und auch einen ersten Teaser-Trailer veröffentlicht mit einigen Spielen, die jetzt hausintern von Amazon Game Studios für Amazon Fire TV entwickelt werden. Wir werden euch das Ganze natürlich auch verlinken. Da war jetzt nichts dabei, wo ich jetzt gesagt hätte, dass mich das jetzt vom Hocker haut, aber sie haben auf jeden Fall First-Party-Titel und versuchen das dann auch dementsprechend zu unterstützen, auch wenn Gaming anscheinend jetzt nicht die wichtigste Funktion von Amazon Fire TV sein wird. Vielleicht auch ganz interessant, dass angekündigt wurde, dass es eine speziell angepasste Minecraft-Version bekommen wird. Genau, sehr viel mehr hat man jetzt auch zu den Gaming-Sachen nicht gesagt und ich denke, also was wir hier haben, ist letztendlich eine Ouya mit sehr viel mehr Support. Amazon ist auf jeden Fall ein ganz anderer Player, als es jetzt die Ouya ist. Den Nutzen für Spieler weiß ich jetzt nicht. Ich meine, es scheint auf jeden Fall so zu sein, dass auf jeden Fall, was exklusive Spiele angeht, auf jeden Fall mehr zu bieten haben wird, als es die Ouya kann oder eben andere Android-basierte Konsolen. Wie Merlin vorhin auch schon gesagt hat, Amazon Game Studios hat sich auch ein paar bekanntere Köpfe geangelt, wie zum Beispiel den Creator von Portal. Und muss man mal einfach abwarten. Aber letztendlich ist das Ganze natürlich vor allen Dingen natürlich für Leute gedacht, die wahrscheinlich das Ganze mit dem Streaming von Fernsehen verbinden wollen. Es gibt zwar schon die Konsolen wie die PS4 und die Xbox One. Man hat sogar in der Pressekonferenz die Xbox One direkt erwähnt, weil man auf der Xbox One natürlich die Gold Subscription braucht und die Netflix Subscription, um Netflix zu gucken, was man natürlich bei Amazon Fire TV anscheinend nicht braucht. Andererseits denke ich mir, gibt es natürlich mittlerweile auch genug Alternativen. Klar ist aber auch, Amazon ist so ein großes Unternehmen, die haben durch ihre Webseite, also durch ihren Shop erreichen so viele potenzielle Kunden, dass es sich für sie wahrscheinlich auch einfach trotzdem lohnen könnte. Sie erreichen viele Leute, die vielleicht bisher sich einfach nicht so damit beschäftigt haben, kommen eben durch Amazon vielleicht erst wirklich da drauf. Und ich meine, mit dem Kindle hat das ja einigermaßen funktioniert, also ich denke, Amazon wird da wahrscheinlich seine Nische finden, aber ich glaube, für uns Spieler ist das erstmal weniger interessant. Vor allem, weil der Controller auch ehrlich gesagt und kein Scheiß aussieht. Ja, das sieht echt schrecklich aus. Ich meine, was natürlich nicht heißt, dass er nicht vielleicht auch trotzdem ganz gut in der Hand liegt, aber er sieht schon ziemlich schlimm aus, ja. Ja, du hast auf jeden Fall recht. Ich glaube, für Spieler so wahnsinnig interessant ist das Ganze wirklich nicht. Ja, Amazon ist halt Amazon. Es wird wahrscheinlich trotzdem halbwegs erfolgreich sein. Ganz ehrlich, zu einem Kampfpreis von $100 ist das jetzt auch nicht zu viel verlangt. Also $100 ist auf jeden Fall kein nicht viel. Ich meine, die Ouya kostet sogar ein bisschen mehr, glaube ich. Was ich daran eher krass finde, ist, dass halt einfach du nochmal $40 für den Controller hinblätterst. Ich meine, bei einem Preis von $100 ist das halt enorm viel, auch wenn du ein Spielgeschenk kriegst. Was ich ganz cool fand, war, dass sie hardwaremäßig sogar relativ stark ist. Das heißt also, sie könnte auch einiges leisten. Und es gibt ja auch ein paar Spiele, die jetzt quasi dann auf der Android-Plattform rauskommen, die auf den normalen Android-Plattformen, die sonst so auf dem Markt sind, aber gar nicht laufen würden. Wahrscheinlich eben auf Smartphones oder Tablets oder so ein Kram. Trotzdem, ja, für Spieler wahrscheinlich interessant und glaube ich, ist das auch nicht wirklich der Fokus eben für Amazon zu dem Zeitpunkt. Ich glaube, es geht tatsächlich eher um diese Anbindung von Streaming-Services in einem einfachen und vor allem für Leute, die sich nicht so gut mit Konsolen auskennen, einfach zu bedienendem Umfeld quasi. Das ganze Ding funktioniert wie ein Receiver, wenn man sich die Fernbedienung anguckt. Mit dem Ding kann man wirklich gar nichts falsch machen. Da sind insgesamt nur 7 Knöpfe drauf. Wobei allen wirklich völlig offensichtlich ist, was du genau damit machen kannst. Die Box ist winzig und einfach anzuschließen. Da kann man also, wie gesagt, nicht wirklich viel falsch machen. Das heißt, es ist ein einfacher Einstieg dahin. Und wenn diese Leute dann Lust haben auf ein paar kleine Spiele, dann kann man das eben nebenher auch machen. Eine ernstzunehmende Spielekonsole ist das Ding auf jeden Fall nicht. Nee. Aber trotzdem ganz interessant. Also ich weiß, dass wir letzte Woche, als es dann eben hieß, dass wahrscheinlich dann am Dienstag in der Pressekonferenz irgendwas in diese Richtung entwickelt worden, bekannt gegeben wird. Und wir wussten ja auch schon, dass es eben diesen Controller gibt, den hatte man ja vorher schon gesehen. War es schon mal nochmal einen Moment lang relativ spannend, um zu sehen, was da jetzt letztendlich bei rauskommt. Dass es nicht so spielefokussiert ist, wie man vielleicht gedacht hätte. Ja, das war eigentlich die größte Überraschung, aber vielleicht auch so das, was das Ganze plötzlich auch wieder relativ schnell uninteressant gemacht hat. Jetzt warten wir mal ab, wie sich das Ganze verkauft. Also so der Riesenkassenschlager kann es nicht werden, aber für $100, glaube ich, ist es auch nicht so, dass sie damit irgendwie einen riesigen Marktanteil sich sichern wollen. Und wie du schon gesagt hast, der Kindle hat auch funktioniert. ganz unerfolgreich wird das schon nicht werden, alleine weil ja Amazon eben diese unglaubliche Markenkraft hat mittlerweile. Und dann sollte das schon einigermaßen passen. Denke ich mal. Warten wir jetzt mal ab, wir werden das auch, werden euch auf dem Laufenden halten. Vielleicht gibt es irgendwo mal Zahlen zu oder sonst irgendwas. Vielleicht ist es ja doch irgendwie mit einem ein oder anderen Spiel ganz lustig, irgendwie was da drauf läuft. Schauen wir mal. Und dann würde ich sagen, gehen wir nach diesem doch recht umfangreichen News-Teil, den wir schon lange übrigens nicht mehr so umfangreich hatten, finde ich, aber diese Woche gab es einfach echt viel zu besprechen. Ich glaube, das ist Facebook schuld. Definitiv. Ja, das ist auf jeden Fall Facebook. Ich weiß, ob jemand auf Steam war am 1. April, aber da gab es dann auch die Nachricht, dass Steam von oder Valve von Facebook gekauft wurde. Ja, richtig. Ich glaube, aber dann wäre das Internet, glaube ich, wirklich explodiert. Ja, dann auf jeden Fall. Wenn sie Steam gekauft hätten und Valve natürlich dann zwangsläufig. Ich hab schon das kommen sehen, wenn das wahr wäre, dass Merlin der Erste ist, der in den Mediamarkt läuft und sich eine PlayStation 4 kauft. Ja, wahrscheinlich schon. Ja, wer weiß. Gut, das muss ein Glück nicht passieren, da sind wir alle sehr zufrieden mit. Ich würde sagen, gehen wir aber über ins Hauptthema. Und ja, das Hauptthema diese Woche ist, finde ich, tatsächlich ein sehr spannendes, aber auch wieder ein sehr umfangreiches Thema. Jetzt schauen wir mal, wie gut wir uns da durchwursteln, strukturiert mäßig. Und zwar soll es diese Woche um Realismus in Videospielen gehen. Im ersten Moment, wenn man darüber nachdenkt und das Thema hört, glaube ich, denkt man sich, naja, das ist ja gar nicht so ein breites Thema, da kann man gar nicht so viel zu sagen. Aber als wir dann mal angefangen haben, uns darüber Gedanken zu machen, ein bisschen darüber zu diskutieren, schon so im Voraus, ist uns aufgefallen, dass es doch hat ein sehr, sehr ja, breites Themenfeld, das man da irgendwie angehen kann. Wir haben jetzt versucht, das Ganze mal so ein bisschen zu strukturieren und hoffen, dass wir es, wie gesagt, auch einigermaßen einhalten in der Diskussion. Und ich denke, der erste und offensichtlichste und wahrscheinlich auch am kürzesten abgehandelste Punkt, den wir da setzen können, ist wahrscheinlich erstmal natürlich der offensichtliche Realismus in Bezug auf realistische Grafik, Fotorealismus, wie es ja immer so schön heißt, wenn man besonders realistische Grafik hat, und allgemein also quasi auf den technischen Realismus, also auf das Vermitteln einer möglichst realitätsnahen Welt. Das spielt natürlich auch wieder diese ganze Virtual Reality mit rein, eben eine Grafik zu erzeugen, die so realistisch ist, dass man das Gefühl hat, man steht wirklich in dieser Welt drin. Das ist so der offensichtlichste, erste und wahrscheinlich auch einfachste Ansatzpunkt, wie gesagt. Und ich glaube, dass wir mittlerweile, auch wenn wir Jahre zuvor noch immer gedacht haben, technische Entwicklung geht in diesen großen Sprüngen voran. Es gab diesen Sprung von der PlayStation 2 auf die PlayStation 3, von der Xbox 1 auf die Xbox 360. Es gab diesen krassen, schnellen Fortschritt. Es gab dann diese Zeit am Ende der letzten Generation, wo der PC plötzlich wieder richtig stark war, wo man einen Skyrim dann plötzlich mit Mods in einer Schönheit gesehen hat, die irgendwie für die meisten Leute kaum vorstellbar war. Also es gab diese Zeit dieser technischen Wunderwerke so ungefähr immer mal wieder, aber insgesamt glaube ich, ist mittlerweile heutzutage jedem bewusst, dass eben diese Art der technischen Entwicklung nicht unbedingt das ist, was wir in Zukunft erwarten können und müssen. Es geht nicht mehr so voran, dass Leute immer mehr in eine krassere technische Richtung pushen. Es ist nicht mehr so, dass wirklich, wie das vor einigen Jahren noch der Fall war, dieser Fotorealismus als ultimatives Ziel gilt, sondern vielmehr merken wir jetzt gerade, auch eben natürlich wegen dem großen Indie-Boom, dass wir uns immer mehr davon wegbewegen eigentlich von fotorealistischer Grafik, dass es immer mehr um Atmosphäre geht, dass man immer mehr merkt, dass einfach um dieses Level der Grafik zu erreichen, wir einfach noch zu lange brauchen, dass es immer langsamer vorangeht in der technischen Entwicklung, weil wir ein Stück weit eine gewisse Grenze erreicht haben und dass dementsprechend man einfach mit der Grafik ein bisschen anders umgehen muss. Dann hieß es eine Zeit lang, wahrscheinlich wird 3D das nächste große Ding, auch etwas, was natürlich durch den räumlichen Tiefeneindruck Realismus vermitteln soll. Jetzt ist es Virtual Reality, die in dieselbe Kerbe ungefähr schlägt, aber trotzdem versucht man, glaube ich, heutzutage mehr auf Atmosphäre zu gehen in Grafik. Es geht immer mehr darum, dass eine Welt in sich geschlossen und wie aus einem Guss wirkt und überzeugend wirkt in der Präsentation und viel weniger, dass sie immer näher an der Realität wirkt. Wobei wir natürlich immer noch Spiele haben, die das weiterhin versuchen und auch weiterhin versuchen werden. Vor allem natürlich AAA-Titel sind natürlich immer noch ganz groß vorne dabei, wenn es dann darum geht, vor allem möglichst realistische Gesicht, also Gesichtsanimation, möglichst realistisch aussehende Charaktere und realistisch aussehende Städte, also vor allem natürlich Sachen, die auch in der echten Welt spielen. Ich meine, sowas warum Watch Dogs natürlich so hohe Wellen geschlagen, eben weil du das Gefühl da hattest, okay, das sieht jetzt wirklich aus wie eine ganz normale, also eine Großstadt, in der ganz normale Sachen passieren, also nicht irgendwie so geskriptet oder so, das sieht einfach aus wie Menschen, die halt an dem Tag zur Arbeit laufen oder keine Ahnung was machen. Wobei das natürlich dann schon quasi der nächste Schritt ist, das ist dann schon wieder weg von der reinen Grafik, sondern da geht es ja dann schon um KI-Routinen und derartige Sachen. Ja, ja gut, aber da geht es natürlich auch um die Blätter, die dann da rumgeweht sind und ja. Absolut, klar. Ja. Ich meine, Präsentation an sich allgemein wäre das dann. Das ist natürlich bei Watch Dogs auch ein gutes Beispiel. Also ich meine, der erste Trailer, können wir uns, glaube ich, noch alle dran erinnern, wie Aiden Pierce da durch diese Straße einfach läuft und dann kommt von unten aus dem einen Gulli so ein bisschen Dampf hoch und sein Mantel weht so im Wind und diese Blätter, die da rumfliegen, also das sah schon extrem beeindruckend aus. Trotzdem ist, glaube ich, irgendwie wirklich tatsächlich ein bisschen was anderes. Also ich meine, gerade sowas wie Crysis zum Beispiel, das heute immer noch so, ist, glaube ich, ein gutes Beispiel, weil es heute immer noch mit der ersten Crysis Engine, der ersten Crytek Engine und dem allerersten Crysis immer noch so als fast die Spitze der technologischen Grafikentwicklung gilt, da merkt man schon, dass in den letzten Jahren, gerade natürlich auch wegen den Konsolen und wegen einer breiteren Produktion auf den Massenmarkt, immer weniger dieser krasse Anspruch an fotorealistische Grafik ist. Und wie gesagt, es geht immer mehr um Stilistik auch. Also ich meine, wie gesagt, gerade die Indie-Spiele, das habe ich ja gerade schon angesprochen, sind ein gutes Beispiel. Ich glaube, jeder von uns weiß, dass es eben gerade bei Indie-Spielen nie um große Grafik geht, sondern eher darum, wie man eben die Grafik vermittelt. Da gibt es dann Dinge wie Don't Starve zum Beispiel, die dieses leicht Papier ausgeschnittenmäßige stilistisch haben. Dann gibt es sowas wie, zum Fest Beispiel... oder Braid. Zum Beispiel, genau. Das sind auch so irgendwie, oder Journey auch zum Beispiel, wo es ja wirklich um stilistische Artikulation geht, was ja sogar zum Beispiel eine relativ anspruchsvolle Grafik-Engine in Anführungsstrichen hat, wenn man jetzt mal zum Beispiel von irgendwelchen, wenn man es mit irgendwelchen 2D-Sidescrollen oder sowas verbindet. Aber da merkt man schon, das ist einfach ein anderer Anspruch dahin und ich glaube auch die großen Studios versuchen das immer mehr. Ich meine, es kommt immer wieder zurück. Ich meine, Cell-Shading war bei Borderlands 2 extrem erfolgreich. Nicht, dass das irgendwie ein Trend wäre oder sowas. Ich glaube, es gibt kein anderes Spiel aktuell, das da aktiv mit arbeitet, aber was eigentlich ein bisschen schade ist, weil auch letzte Generation es vieles, also was heißt vieles, einige Cell-Shading-Games gab, wo ich das Gefühl hatte, das hätte man viel mehr nutzen müssen. Zum Beispiel die von Sega entwickelte Canvas-Engine für Valkyrie Chronicles sah unmöglich beeindruckend aus. Ich hatte damals, das war das mein erstes PS3, das sah so beeindruckend aus, obwohl es einfach nur Cell-Shading war, aber es sah so gute Cell-Shading, habe ich vorher noch nie gesehen. Und ist eigentlich schade, dass nicht so viel damit gearbeitet wird. Und auch, ich glaube, Rayman Legends und Rayman Origins haben auch gezeigt, wie gut. Also es ist jetzt nicht Cell-Shading, aber dieser Comic-Look halt, ja. Genau, wie gut dieser Comic-Look auch heutzutage noch funktionieren kann, vor allem in HD, mit wo die Farben noch wirklich knallig sind und die Auflösung hoch ist. Also ich sehe auch schon, dass das natürlich wieder Leute wieder versuchen, vielleicht auch mit etwas anderem Arzt, also auch Child of Light von Ubisoft, was demnächst rauskommt, wieder versuchen, auch da wieder hingegen wieder ein bisschen zu machen. Und natürlich bei den Japanern habe ich das Gefühl, dass da auch noch nie so wirklich, ja. Also außer Metal Gear Solid vielleicht und vielleicht die neueren Resident Evil Teile. Merlin und ich haben neulich angefangen Resident Evil 6 zu spielen und uns ist aufgefallen, dass Leon im 6er aussieht wie, keine Ahnung. Nicht auf jeden Fall nicht wie Leon. Egal also, wie er aussieht. Also ich glaube, jeder von uns hat ja diese klassischen japanischen Charaktere im Kopf, die halt total smooth Haut haben, keine einzigen Falten und sonst irgendwas. Und Leon sieht im 9 aus, als wäre, keine Ahnung, durch einen Reißwolf gegangen oder keine Ahnung. Er sieht aber immer nicht mehr aus wie Leon, ja. Ja, also in Japan habe ich noch das Gefühl, keine Ahnung, die scheren sich, haben sich da noch nie wirklich um Fotorealismus geschert. Ich meine, durch die Anime-Kultur und so weiter ist natürlich auch alles ganz anders. Anime-Charaktere sind sehr viel mehr, sieht man sehr viel öfter als jetzt realistische Charaktere. Von daher ist das wieder was ganz anderes. Das ist auch so eine Sache. Also ich meine, es ist auch so ein zweischneidiges Schwert. Grundlegend habe ich gar nichts dagegen, dass diese ganze Entwicklung in Richtung Fotorealismus und noch anspruchsvoller Grafik ein bisschen stagniert. Zum einen, weil ich das Gefühl habe, es bleibt dadurch ein bisschen mehr Zeit für die eigentliche Tiefe im Spiel und der Spielmechanik. Ich habe das Gefühl, quasi die Titel werden vielleicht in der Hinsicht ein bisschen anspruchsvoller, weil man sich nicht nur um reine Augenwischerei bemühen muss. Eine anspruchsvolle Grafik-Engine zu produzieren, ist ein aufwendiger Prozess, der frisst viele Ressourcen und oft genug gab es schon Spiele, die eben Style over Substance waren, im Sinne von reine Technik, sahen toll aus, aber dahinter steckt ja nicht so viel. Von daher finde ich es eigentlich ganz schön, dass man heutzutage mit einem gewissen, guten und etwas einfacher zu erreichenden Standard zufrieden ist und dafür ein bisschen mehr eben am Rest fallen kann. Das, glaube ich, sorgt dafür, dass wir gerade auch wobei man das, glaube ich, auch nicht so allgemein sagen kann. Ich meine, ich weiß genau, gerade von PC-Spielern, dass sie natürlich sehr, also was Technik angeht und Technik-Innovation natürlich immer darüber schon, sage ich jetzt mal, sich darüber aufgeregt haben, dass die Konsolen sie eben bremsen. Also ich glaube schon, dass der Bedarf schon auch an Grafik da ist. Nee, das sage ich auch gar nicht. Ich sage auch nur für mich persönlich. Ja, okay. Das habe ich ja von Anfang an gesagt. Es geht nur für mich persönlich. Also ich persönlich finde es ganz angenehm, wenn ich das Gefühl habe, oft genug bleibt dann ein bisschen mehr Zeit für Tiefe im Spiel. Weil man sich eben nicht so auf diese Grafik versteifen muss, weil es nicht so wichtig ist heutzutage. Ich meine, letztendlich, glaube ich, hatten wir das schon jedes Mal bei einer Grafikdiskussion. Grafik ist immer ein netter Bonus und wir alle haben gerne eine nette Grafik, wenn sie da ist. Ja. Aber das meine ich ja. Also ich glaube einfach, der Fokus lag noch vor einigen Jahren wesentlich mehr auf Grafik, als es heute tut. Ich glaube, vor einigen Jahren war Grafik einfach noch wichtiger, als es heute tut. Ich glaube, bei AAA-Titeln hat sich da nicht viel verändert, aber wie du schon gesagt hast, wenn man die ganze Industrie an sich. Ich glaube schon, dass sich auch da was verändert hat. Und das ist auch so eine Sache. Vor einigen Jahren war es noch so, dass normalerweise eine anspruchsvolle Grafik-Engine in-house produziert wurde. Der Handel mit Grafik-Engines ist in den letzten Jahren auf jeden Fall explodiert. Dass wir sowas haben wie die Frostbite, die id Tech 5 Engine, dass wir die Unreal Engine haben, das hat schon krass dafür gesorgt, dass sich viele Entwickler wesentlich weniger Zeit auch dafür nehmen müssen, und trotzdem tolle Grafik haben. Und das gilt auch für große AAA-Titel. Ich meine, die Modern Warfare Engine, ich habe keinen Plan, worauf die basiert. Ist das Frostbite? Keine Ahnung. Die hat sich in den letzten... Frostbite ist EA. Naja, natürlich, stimmt. auf jeden Fall ist es halt so, dass sich die Modern Warfare Engine letztendlich auch nicht groß weiterentwickelt hat. Modern Warfare 1 war normal, Modern Warfare 2 war, glaube ich, dieselbe Engine, nur leicht aufgebaut. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei den neuesten Titeln ist. Ich glaube aber zu wissen, dass es auch da quasi keinen riesigen Fortschritt gibt. Man feilt halt an Details, muss sich aber nicht mehr groß um die Grafik-Engine kümmern. Und das ist ja sowieso auch dieses ganze Sequel-Ding. Heutzutage entwickelst du eine Engine und benutzt sie für die nächsten 2, 3 Sequels weiter, sodass du dann damit keine Arbeit mehr hast. Und ich habe schon das Gefühl, dass solche Titel wie zum Beispiel Assassin's Creed, die AAA-Titel sind und trotzdem einfach ein Stück weit von der Norm abgehen und eben spielmechanisch etwas anders machen als andere Titel vor ihnen, dass sowas auch möglich ist dafür, weil du eben dich nicht mehr so auf die Technik konzentrieren musst. Das ist natürlich alles reine Spekulation. Ja, und da kann man ich kann dir da nicht so ganz zustimmen. Also ich meine, klar, so ein Assassin's Creed, was jedes Jahr rauskommt, da ist natürlich auch das in der Generation gibt es dann nicht so wirklich viel Unterschiede. Aber ich bin mir ziemlich sicher, ich meine, das nächste Assassin's Creed, was kommt, was jetzt rein Next-Gen sein wird, das wird wieder natürlich... Aber das ist ja auch was sie anderes. Dann pushen sie da die Grafik. Ich meine, wenn du erstmal in der Generation da drin bist, dann verändert sich nicht mehr so viel. Auch wenn natürlich auch der Sprung von, selbst von Metal Gear 4 auf The Last of Us dann auch nochmal ein Sprung war. Aber... letztendlich siehst du jetzt gerade, glaube ich, zur neuen Generation. Jetzt wird wieder vor allem mit den Grafikmustern gespielt werden. Also. Aber das ist ja auch letztendlich, ja klar, das stimmt natürlich, aber das ist ja letztendlich auch sogar, das ist ja ein Argument für mich so ungefähr. Also du hast natürlich völlig recht, mit einer neuen Technikgeneration, neuen Konsolengeneration kommt das wieder, aber wir hatten 8 Jahre lang Ruhe. Und diese wir hatten zwar Ruhe, aber nicht, weil ich das Gefühl hatte, die Leute interessiert es nicht, sondern ich meine, wir hatten in den letzten acht Jahren, ich habe ich ja vorhin schon erwähnt, PC-Spiele schreien nach 4 Jahren nach besserer Grafik. Aber das sage ich doch gerade, aber das ist doch schön, ist doch letztendlich relativ irrelevant für meinen Punkt der Diskussion, ob das gewollt ist oder nicht. Fakt ist schlicht und ergreifend, dass Grafik nicht mehr so relevant ist, weil sie nicht sein konnte 8 Jahre lang, weil man irgendwann auf dem angekommen war, was quasi die Konsolen leisten können und dann auf die nächste Generation warten musste. Und spätestens, wenn man da angekommen ist, ist man dann doch aber an diesem Stagnationspunkt, von dem ich geredet habe. Und dann kann man doch quasi sagen, okay, wir müssen uns nicht mehr so viel auf Technik konzentrieren. Letztendlich ist ja dein Punkt in dem Sinne nicht falsch, aber letztendlich glaube ich, die Intention, wenn die Konsolen jedes Jahr neu kommen würden, wäre der Fokus auf Grafik, also das ist mein Punkt, immer noch ungebrochen. Also letztendlich ist nur die Restriktion von Technik, die lange bleibt, dafür verantwortlich, dass es diese Stagnation gibt. Ist mein Punkt. Ich habe zwar am Anfang quasi, du magst natürlich damit recht haben, auch wenn das nicht mein Kernpunkt der Argumentation war, deswegen ist es relativ egal, also es ändert nichts an meinem Punkt. Ich wollte ja einfach nur sagen quasi, wir sind da und das passiert. Natürlich habe ich am Anfang gesagt quasi, dass es vielleicht auch einfach nicht mehr so viele Leute interessiert. Ist ja letztendlich egal, was zuerst da war. Ob am ersten war, mir interessiert es nicht mehr so viel für Grafik und dann ist stagniert oder umgekehrt, ist ja recht letztendlich wurscht. Es geht einfach nur darum, Grafik ist nicht mehr so relevant. Und Grafik ist auch in der Next Gen nicht so relevant, weil der Sprung nicht so groß ist. Und das ist ja das, was ich von Anfang an gesagt habe. Wir haben nicht mehr diesen krassen Fortschritt. Wir haben keine krasse Entwicklung mehr, die Sprünge macht. Wir haben nicht eine Generation zur nächsten, wo es die riesigen krassen Unterschiede gibt, wo man mega beeindruckt ist. Wir haben PlayStation 3 zu PlayStation 4 und wir stellen fest, wow, 1080p sieht nochmal ein bisschen besser aus, aber es ist nichts im Vergleich von PlayStation 2 zu PlayStation 3. Oder allgemein allen anderen Grafikentwicklungen, die wir in solchen Konsolengenerationen hatten. Das heißt also, Technik stagniert auch allgemein, ob man das will oder nicht. Das heißt, das ist einfach ein Faktum, das wir annehmen müssen. Und ich bin der Meinung, dass das einfach zu ein bisschen mehr Tiefgang bei dem einen oder anderen Spiel führt, weil man sich eben um Grafik nicht mehr so viel sorgen kann, nicht mehr so viel sorgen muss und mit großen Engines, die man einfach einkaufen kann, sowieso sich schon die ganze Arbeit quasi, die man damit hätte, eine eigene Engine zu produzieren, wegnimmt. Und das bedeutet weniger Kosten für die Technik, weniger Arbeit für die Technik, logischerweise dadurch mehr Arbeit, die in das Spiel gesteckt wird. Es ist natürlich jetzt diskutabel, ob das tatsächlich zu einem höheren Niveau führt. Ich meine, wir haben immer noch Titel wie Modern Warfare oder andere große Shooter, die nach demselben Prinzip funktionieren und auch nicht viel Innovation reinbringen. Aber ich habe trotzdem das Gefühl, dass wir an einem Punkt angelangt sind, wo eben Technik irrelevanter wird, egal warum auch immer, und das dazu führt, dass wir zumindest deswegen ein bisschen mehr Tiefgang haben. Was aber auch gleichzeitig bedeutet, dass wir eben in der Grafik weniger von Realismus reden können. Das ist ja unser Ausgangsthema. Es geht weniger um Fotorealismus. Das war ja quasi der Ausgangspunkt, dass ich halt der Meinung bin, es geht weniger um Fotorealismus, weil man es vielleicht einfach auch nicht unbedingt will, weil man das Gefühl hat, man muss in eine andere Richtung gehen, weil die Technik es nicht hergibt. Kann natürlich auch sein, dass es einfach ein auferzwungener Fakt ist. Also ich glaube, viele AAA-Producer sind immer noch auf dem Weg zu sagen, wir wollen uns immer mehr näher wirklich auch zum Fotorealismus hinbewegen. Die Indie-Szene natürlich völlig anders. Und da ist natürlich völlig recht, dass du sagst, viele Spiele, die jetzt vor allem auf Indie-Games stehen, merken halt jetzt vor allem, dass dass Grafik nicht mehr so ein großes Ding für sie ist. Ja. Und ich glaube, mittlerweile haben wir es in einer Industrie zu tun, in der einfach verschiedene Wege gegangen wird. AAA-Titel meiner Meinung nach versuchen es immer weiter in die Richtung zu gehen, auch wenn das natürlich mittlerweile immer weniger deutlich sichtbar wird, als es vielleicht früher der Fall war. Und auf der anderen Seite haben wir halt zum Beispiel Indie-Spiele oder halt auch japanische Entwickler, die sich halt noch nie drum geschert haben, mehr oder weniger. Daher haben wir jetzt also gerade vor allem in Sachen Grafik, glaube ich, einfach mit verschiedenen Philosophien zu tun, die nebeneinander existieren. Also ja, aber auch da habe ich, also du hast auf jeden Fall recht. Ich habe trotzdem auch bei selbst der High-End-Grafik das Gefühl, dass es da trotzdem auch einen Shift der Aufmerksamkeit gab. Also ich glaube, dieser Fotorealismus, ich glaube, du hast auf jeden Fall recht, dass große AAA-Produktionen immer noch sich sehr an der Technik orientieren und auch eben technisch innovativ und eben voranschreitend sein wollen. Trotzdem glaube ich, dass eben da auch, also letztendlich haben wir diesen Fotorealismus noch nicht mehr erreicht als vor 5 Jahren oder sowas. Wenn wir uns sowas angucken, das ist derzeit, glaube ich, eins der beeindruckendsten Spiele, das demnächst rauskommen werden wird, hoffentlich irgendwie, ist, glaube ich, The Division. Ich glaube, als die meisten Leute den ersten The Division-Trailer gesehen haben, war das dieser Watch Dogs-Moment, wow, das sieht so beeindruckend aus. Aber auch da ist es nicht so, dass das Spiel besser oder realistischer aussieht, sondern es wird realistischer durch Details. Also es geht nicht um noch höher auflösende Texturen, sondern es geht quasi darum, dass du mehr Partikeleffekte hast. Ja. Dass plötzlich einfach realistische Kugeln einschlagen im Auto. Und das sind ja quasi Detail, das heißt, das Schiff geht weg von dieser großen Engine, die einfach alles in Fotorealismus abbildet, sondern hin zu kleineren. Aber letztendlich, ich meine, der Hang zu mehr Realismus ist ja dann trotzdem, also der Drive zu mehr Realismus ist auf jeden Fall da. Also Wasser soll realistischer aussehen, alles muss. Vielleicht ist es auch ein bisschen so diese Komponente, naja, man möchte einfach auch vielleicht dann, ich meine, diese ganzen cineastischen Filme möchten ja nichts anderes lieber als oder Spiele wie Filme zu sein. Und dann brauchst du natürlich auch, sag ich mal, Charaktere, die dann vielleicht auch aussehen wie echte Schauspieler. Und ich meine, Beyond Two Souls ist zum Beispiel auch schon ein erster Versuch dahin, das zu machen. Naja, weil das heißt ein erster Versuch. Also ich würde ja sagen, oder eigentlich hat L.A. Noir das Ganze quasi eingeführt. Und da wollte ich mich auch gleich noch hin. Das finde ich eigentlich ganz interessant, dass gerade in der Hinsicht nämlich eigentlich fast nichts passiert. Ich würde behaupten, da passiert überhaupt gar nichts. Ich meine, Beyond Two Souls, habe ich schon oft genug gesagt, werde ich auch wieder sagen. L.A. Noir war überzeugend, weil es natürlich wirklich reines Motion Capture war und sah dafür wieder auch ein bisschen goofy aus in der Engine, weil man schon gemerkt hat, dass lässt sich noch nicht perfekt integrieren. Gleichzeitig finde ich Beyond Two Souls gruselig durch eine gewisse Art von Seelenlosigkeit. Ja. Das habe ich schon mal gesagt. Ich finde die Grafik, ich finde der Weg ist der richtige, aber für all das, was sie quasi darüber sagen, was auch Spielejournalisten darüber sagen, wirkt es auf mich gerade deswegen unrealistisch, weil ich das Gefühl habe, diese Gesichter erinnern mich eben an Schauspieler. Sie sollen sehr realistisch wirken und gleichzeitig sind diese toten Augen ein solcher Abturner für mich. Um ehrlich zu sein, wenn es um Facial Animations geht, meine ich zu sagen zu können, letzte Generation The Last of Us war das Beste, was zu bieten hat. Weil The und Last war of besser Us als eben, Beyond Two Souls. Ja, weil vor allem, weil The Last of Us nämlich, wenn man das Making-of geschaut hat, sie haben nämlich nicht die Gesichter mit Motion Capture gemacht, sondern alles komplett per Hand. Das ist natürlich super viel Arbeit. Aber das Ergebnis lässt sich gar nicht einfach sehen lassen. Einfach die realistischsten Gesichter, die ich jemals im Videospiel gesehen habe, in The Last of Us. Absolut. Also würde ich auf jeden Fall zustimmen. Und das glaube ich nämlich auch, dass das Ergebnis trotzdem noch besser. Und das ist eben so eine Sache. Und trotzdem trauen sich da nicht wahnsinnig viele Leute ran. Wahrscheinlich eben, weil man sieht an Beyond Two Souls. Also ich glaube, das ist einfach super viel Arbeit ist. Also wenn man sich das mal anguckt, sie müssen sich halt alle Footages angucken. Und ich meine, allein für eine Minute Sequenz jedes Mal die Mimik genau so zu verändern, dass es natürlich wirkt, stelle ich mir unfassbar schwierig. Naja, natürlich. Also das wollte ich gerade sagen. Also ich meine, zum einen ist natürlich dieser Gollum-Effekt quasi. Ne? Also das ist ja letztendlich auch das, du brauchst halt ewig viel reine Handarbeit, um das so gut zu erstellen. Deswegen glaube ich eben auch, dass das wenig Leute machen, weil man merkt mit Beyond Two Souls, so ganz funktioniert's mit L.A. Noir, so ganz funktioniert's mit viel Motion Capture auch noch nicht. Und dieser ganze Animationsweg ist zum einen sehr schwer zu erreichen. Also es ist wirklich sehr schwer, das realistisch und gut hinzukriegen. Und zum anderen, selbst wenn man es nicht besonders gut hinkriegt, ist trotzdem immer noch endlos viel Arbeit. Das heißt, also, es ist ein sehr großes Risiko, das in die Richtung zu machen. Deswegen, glaube ich, wird in die Richtung eigentlich auch nicht so wahnsinnig viel gearbeitet. Was ich schade finde, weil ich finde, das ist eigentlich das Interessanteste an dieser ganzen realistische Grafik-Debatte, dass quasi das eigentlich der realistische und interessanteste Schritt ist. Wenn du erstmal, ich meine, der Körper muss jetzt nicht irgendwie perfekt animiert sein und muss auch nicht super hoch aufgelöst sein. Wenn ich ein Gesicht habe, das Emotionen so gut vermittelt, dass ich dem Gesicht das 100% abnehme, dann ist für mich, also das ist die halbe Miete. Das ist Immersion. Wenn mein Gegenüber so realistisch auf mich wirkt, dass ich das Gefühl habe, ich habe dann echt einen Menschen mir gegenüber und habe eine Unterhaltung mit dem, muss man mal abwarten. Ich meine, ich glaube, du hast auch schon mal gesagt, ich habe jetzt auch noch mal ein paar bisschen Videos, Footage zu Infamous Second Son gesehen. Da sehen die Gesichter auch ganz gut aus, finde ich, auch die Animation. Muss einfach abwarten. Ich glaube, das hat wirklich damit da muss natürlich Wille muss dahinter sein und natürlich Ressourcen. Also ich glaube, noch ist es so, dass die Technik nicht so weit ist, dass sie dir viel Arbeit abnehmen kann, was das angeht. Ich glaube, da muss halt jede Schule noch für sich selbst gucken, brauchen wir das für dieses Spiel oder nicht. Ich meine, für The Last of Us war das auf jeden Fall notwendig. Ich glaube, The Last of Us hätte weniger Wirkung erzeugt, wenn es ein bisschen goofy ausgesehen hätte. Ich glaube, das muss man jetzt auch erstmal abwarten. Ich bin mal gespannt, wie sich das entwickeln wird, auch mit Facial Animations auf jeden Fall. Hast du auf jeden Fall recht, ja. Ja, ich würde sagen, da gehen wir auch vielleicht jetzt davon über zum nächsten etwas größeren Abschnitt, bevor wir dann zum letzten kommen. Der nächste Abschnitt, haben wir vorhin schon so ein bisschen angesprochen, ist eben auch das, was du ganz am Anfang schon eingangs erwähnt hast, ist eben der Realismus der Welt, in der das Ganze spielt. Das ist nicht unbedingt so, also es gibt zwei Arten quasi. Entweder, dass die Welt realistisch ist nach einem, sagen wir mal, vergrößerten Vorbild unserer eigenen Welt. Das heißt also, sie ist realistisch im Sinne von, dass sie funktioniert wie unsere Welt. Oder, dass sie an sich als Welt geschlossen in sich selbst gut funktioniert. Dafür ist ein gutes Beispiel, glaube ich, zum Beispiel The Witcher. The Witcher, die Welt von The Witcher wirkt super realistisch. Nicht, weil sie ist wie unsere Welt, sondern weil sie in sich logisch geschlossen ist und man die ganze Zeit das Gefühl hat, diese Welt könnte zum einen um die Spielfigur existieren und würde so funktionieren. Das heißt, das sind natürlich KI-Routinen wie zum Beispiel Tagesabläufe, aber das sind auch einfach gewisse Regeln in der Welt. Das ist eine Art von Detailgrad, der wahrscheinlich einfach zu erreichen ist, der aber dafür sorgt, dass man das Gefühl hat, es gibt für Dinge, die auch spielmechanisch unwichtig sind, trotzdem Regeln. Es gibt sowas wie Rassismus, es gibt sowas wie Diskriminierung, es gibt eine realistische Entwicklung der Gesellschaft, es gibt sowas wie Strafverfolgung oder eben auch nicht, es gibt gute, böse Menschen, es gibt Moral, es gibt also Dinge, die diese ganze Welt irgendwie lebendig machen, die nicht zwangsläufig glaubhaft irgendwas ist, mit ihr, genau, glaubhaft machen, ja, die nicht unbedingt zwangsläufig nur was rein mit der Spielmechanik zu tun haben oder mit dem zu tun haben, was das Spiel mir vermitteln möchte. Und diese Art von Realismus ist eben dieser große übergeordnete Realismus, in den alles mit reinspielt. In den spielt natürlich auch Spielmechanik rein, über die wir als letztes reden werden. Und in die spielt natürlich auch ein bisschen die Grafik mit rein, wenn wahrscheinlich auch eher zweitrangig. Aber vor allem ist das, glaube ich, einfach auch der größte Immersion- und Atmosphäre-Garant, den wir so haben, ist eben der Realismus einer Welt, dass sie in sich funktioniert. Und dafür muss sie, wie gesagt, überhaupt gar nicht realistisch nach unseren eigenen Standards sein. Das Wichtige ist nur, dass sie ihrer eigenen Logik folgt und dass du nicht irgendwann zwischen dem Spiel denkst, ich habe vorhin gelernt, dass gewisse Dinge in dieser Welt so und so funktionieren und jetzt bricht das Spiel seine eigenen Regeln und macht damit quasi die Welt unglaubwürdig, weil ich das Gefühl habe, sie folgt eben nicht diesen festen Regeln. Wohingegen ein gutes Spiel eben seine Logik präsentiert, dir klar macht, wie die Welt funktioniert und das einfach auch konsequent durchzieht und du quasi merkst, wenn du zum einen an die Grenzen natürlich gerätst, aber vor allem, wenn du daran gerätst, dass quasi du eine Regel der Spielwelt brichst und die Spielwelt reagiert auf dich. Das ist natürlich erstmal ein klassisches Prinzip von Open-World-Spielen. Das ist sowas wie GTA, das ist natürlich auch ein bisschen was wie Witcher, wobei man Witcher ja nicht wirklich von einem richtigen Open-World-Spiel sprechen kann. Das ist wahrscheinlich auch sowas wie bei Watch Dogs. Wie du vorhin schon gesagt hast, das Beeindruckende bei Watch Dogs war auch, dass diese Welt so lebendig wirkte und dass du eben das Gefühl hattest, du kommst in ein System hinein, das auch ohne dich funktioniert. Ein System, das seine eigenen Tagesabläufe hat. Vor allem ein System, das du beeinflussen kannst auf eine Art und Weise, die nicht vorgegeben ist und die nicht zwangsläufig notwendig ist, aber eben möglich. Und deswegen haben sie auch gesagt, sie haben nur ein bisschen gepolished, weil sie eben das Gefühl hatten, sie haben viele Funktionen versprochen, die so im Spiel nicht funktioniert haben. Letztendlich ist es ja auch ungefähr, glaube ich, das Erste, was wir damals gedacht haben, als wir das zum ersten Mal Assassin's Creed 1 gesehen haben. Also ja, genau. Absolut. Das ist ein gutes Beispiel auch, ja. Also diese Interaktion mit der Welt und dieses historisch korrekte Nachbauen einer Stadt, das ist ja sowieso bislang immer das eigentlich Schönste und Beeindruckendste an Assassin's Creed gewesen und eben diese freie Bewegung da drin. Assassin's Creed ist natürlich jetzt wieder so ein kleines schwieriges Beispiel, weil das in seinen Regeln zu mechanisch ist. Also das versucht eben nicht genug Realismus zu erzeugen, sondern zeigt dir offen und klar an manchen Stellen, ich bin ein Spiel und ich möchte auch als solches verstanden werden. Spätestens wenn du zum ersten Mal in einen Heuhaufen fällst. Ja, aber ich meine, also für mich immer noch das Schlimmste, du bist halt 10 Meter entfernt von der Wache, die dich sieht, du setzt dich zwischen zwei Frauen auf eine Bank und die ist verwirrt und weiß nicht, wo du hin bist. Nee, tut mir leid. Oder sie sieht eine Leiche, denkt sich kurz, Richtig, was ist hier passiert? Naja, wie auch immer, lassen wir sie einfach in der Straße liegen. Aber ich meine, das ist ja noch schlimmer, ist ja bei Metal Gear Solid, das haben wir ja auch schon mal gesagt. Metal Gear Solid ist da natürlich ein extremes Beispiel, ja. Da ist natürlich die Frage, inwieweit man da quasi Kompromiss eingeht und sagt, das ist vielleicht auch noch realistisch, weil es zumindest sein etwas abstruses und offensichtlich mechanisches Regelwerk trotzdem realistisch umsetzt. Aber da muss man wahrscheinlich sagen, das ist dann doch zu weit entfernt von einem ja, sagen wir mal, glaubwürdigen Szenario. Diese ganze, ich meine, allein schon große Ausrufezeichen über den Köpfen, das sind halt so ein offensichtlicher Visual Cue, dass das jetzt hier gerade ein Spiel ist und eben nicht eine Welt, die dich versucht zu überzeugen und dich eben versucht reinzuziehen und dir zeigen möchte, wie, ne, diese Welt ist halt irgendwie in dem Sinne realistisch. Deswegen, und das ist, glaube ich, auch das Interessanteste, werden wir vielleicht auch gleich noch ein bisschen über Simulation reden und spezifisch noch über Sportsimulation. Weil wir da vorhin schon so ähnliche Diskussionen hatten, das spielt da auch ein bisschen mit rein über, ne, also quasi die Simulation eines offensichtlichen Spielsystems oder die Simulation eines realistischen Systems. Aber das ist, glaube ich, so echt tatsächlich der größte Immersion-Faktor. Abgesehen von der Grafik und abgesehen von der Spielmechanik ist dieser große Immersion-Faktor tatsächlich eine realistische Welt darzustellen. Und das ist eben das, was Open-World-Spiele ausmacht. Viele Spiele machen das schon ganz gut. Ich glaube, ein GTA macht das sehr gut. Ich glaube, auch ein Skyrim macht das an manchen Stellen sehr gut. An manchen bringt sich zwangsläufig auch raus. Andererseits, wenn man sich die Größe von einem Skyrim anguckt und den Dialogen, die da drin sind, vielleicht auch verständlich. Ich weiß gar nicht, wie wichtig ist dir denn das zum Beispiel? Also, ich weiß, dass dieses ganze Immersion-Ding, da haben wir schon drüber diskutiert, deswegen schneiden wir das jetzt vielleicht nur an, aber Realismus einer Spielewelt, wie wichtig ist dir das quasi? Also wenn du jetzt diese Art von Realismus ansprichst, über die wir jetzt gerade reden, ist es halt, ja, ist immer ein bisschen schwierig. Vor allem, wenn man natürlich viele japanische Rollenspiele spielt. Japanische Rollenspiele hat man halt irgendwann angefangen zu akzeptieren, dass in diesen Welten einfach alles funktioniert. Mehr oder weniger. Also es ist immer schön, wenn du eine Welt hast, wie zum Beispiel in The Witcher, in der du das Gefühl hast, dass das passt jetzt so in sich zusammen, wie du das jetzt auch vorhin schön beschrieben hast. Deswegen bin ich auch super gespannt auf Witcher 3, weil das zum Beispiel Witcher mit Open World verbindet. Da bin ich super gespannt drauf, wie das funktionieren wird. Absolut. Aber ich weiß nicht, ich glaube, ich bin bei vielen Spielen, bei japanischen Spielen bin ich mittlerweile einfach so im Modus nicht Fragen akzeptieren, so ein bisschen. Ich habe neulich erzählt, ich meine, Persona funktioniert an sich, Persona 4 Golden funktioniert an sich sehr gut, du hast halt ein kleines japanisches Dorf und so weiter, ist auch alles in so, wo ich fühle, okay, so könnte es vielleicht auch irgendwie in einem japanischen Dorf funktionieren, aber klar, du hast natürlich immer wieder diese ganzen Elemente, da kommt halt ein Idol rein, da kommt das und da kommt das und natürlich hast du dann das Gefühl, naja gut, diese Stadt und das Dorf so kann schon so existieren und so, aber irgendwie, spätestens wenn du dann noch einen Typ triffst, der dann fragt, ob du irgendwie eine Lampe finden kannst, die dann für immer brennt, dann weißt du halt, naja, keine Ahnung. Das ist halt, ja, funktioniert halt irgendwie alles. Ich meine, du hast natürlich auch wieder vielleicht was anderes, ist nicht in jedem JRPG so. Ich meine, Final Fantasy VI zum Beispiel funktioniert meiner Meinung nach mit seinem System, seinem Worldbuilding auch ganz gut. Das ist vielleicht ist es schwierig zu sagen, dass es für alles gilt, aber ich würde schon sagen, dass in vielen japanischen Spielen sich da schon sehr viele Freiheiten auch genommen werden und man das dann auch in dem Sinne akzeptiert und ich auch noch dann nicht das Gefühl hatte, dass mich das jetzt in irgendeiner Weise stört, weil ich einfach das Gefühl habe, das passt jetzt auch irgendwie so. Das ist natürlich auch dieser Knackpunkt, das ist so diese Sollbruchstelle so ein bisschen beim JRPG, weil dieses Suspension of Disbelief, das glaube ich ja ganz gut da reinpasst, also quasi einfach nur, dass man einen Menschen so sehr in die Welt hineinzieht, dass er quasi die Dinge, die unsinnig und unrealistisch wirken, annimmt als Regeln und als Gegebenheiten der Welt, sodass es nicht mehr unrealistisch für ihn wirkt. Also quasi Realismus im nicht realistischen Szenarien. Klassisches Beispiel eben Fantasy. Also natürlich wissen wir alle, es gibt keine Elfen, Orks und Zwerge, es gibt keine Magier, es gibt keine, weiß ich was, also alle Dinge, die da drin vorkommen, gibt es nicht. Das heißt, man würde pauschal behaupten, diese Welt ist unrealistisch. Aber wenn die Welt in sich, wie gesagt, geschlossen funktioniert und überzeugend genug ist, dass sie dich reinzieht, dann kannst du sie als realistische Welt betrachten, weil sie eben zumindest realistisch funktioniert nach gewissen Regeln und nach, ja, einer gewissen internen Logik so ungefähr. Und das ist natürlich bei JRPGs super schwierig, weil einerseits könnte man argumentieren, auch bei denen könnte man einen gewissen Realismus sagen, wenn man quasi einfach nur annimmt, dass die Welt in sich zumindest geschlossen ist. Andererseits sind die meistens so out there und vor allem sind sie ja meistens mit einem gewissen oder haben zumindest einen gewissen realistischen Anspruch gleichzeitig, sodass sich das irgendwie gegenseitig ein bisschen beißt. Also ich meine, gerade Persona ist halt, du spielst ja in einem halbwegs realistischen, wie du schon gesagt hast, spielst japanischen Dorf. Ich spiele im halbwegs realistischen Setting, aber ich meine, allein durch die ganzen Personas, Dämonen, Dings, ich meine, klar. Genau, ja. Ich meine, das ist aber etwas, was, glaube ich, einfach der Fall ist. Du hast einfach deswegen, meiner Meinung nach ja auch in JRPGs relativ wenig, sage ich jetzt mal in dem Sinne, generic Tolkien-Welten, sondern einfach viel einfach all over the place, mehr oder weniger. Ja, es muss jetzt nicht unbedingt Sinn machen, aber es ist, glaube ich, auch das der Appeal, ich glaube, das hatten wir auch schon in der Folge, wo wir über wie Westen Ost gesprochen haben, der Appeal daran ist eben einfach, dass du so viel Varianz in dem Genre hast, so viele verschiedene Sachen und Ich glaube, ich kann mir auch deswegen vorstellen, warum vielen Spielen eben diese Spiele eben nicht gefallen. Aber ich glaube, wenn man akzeptieren kann, wie diese Spiele funktionieren, und einfach sagt, naja, Persona macht einfach Spaß, so wie es funktioniert, Dann kann man damit auch leben, dann kann man absolut. damit mehr als genug leben, finde ich. Ja. Dann gehen wir vielleicht genau von diesem Punkt aus, auch dann auf den letzten und ich glaube größten Punkt, und vielleicht gehen wir da auch jetzt hin, weil ich glaube, da werden wir wahrscheinlich am meisten darüber diskutieren, und wir wollen es auch nicht zu lang werden lassen. Das ist eben der Punkt der Spielemechanik. Wahrscheinlich der schwierigste Punkt in dieser Realismusdebatte und wahrscheinlich auch der größte und der wichtigste quasi, weil man ja letztendlich sagen muss, wenn eine Welt realistisch aussieht, ist das schön und gut. Wenn sie sich realistisch anfühlt, ebenfalls, zumindest einfach was das Drumherum angeht. Aber sobald es auf einen selbst geht, und dann geht es eben um die Interaktion mit der Welt und vor allem eben auch die Dinge, die du in dieser Welt kannst oder wie die Dinge überhaupt noch funktionieren, die du machen musst. Also entweder der Bezug von dir zur Spielperson oder von deiner Spielperson auf die restliche Welt. Dann kommen wir zur Spielmechanik und dann kommen wir zu dem Teil, der letztendlich Realismus erzeugen oder auch komplett brechen kann. Eine fotorealistische Grafik mit einer offensichtlich sehr mechanischen Art und Weise mit der Spielwelt zu interagieren, die außerdem nicht besonders realistisch wirkt, kann super schnell natürlich den Realismus brechen und andererseits kann eine auch eher unrealistisch aussehende Welt trotzdem halbwegs realistisch sein, wenn du in ihr das Gefühl hast, dass die Interaktion mit der Welt tatsächlich so realistisch ist, wie sie nur sein kann. Klassisches Beispiel sind, glaube ich, diese klassischen Rollenspiele dafür, aber auch vor allem diese Open-World-Rollenspiele. Und ich glaube, das erste Oder der erste Diskussionspunkt, den wir auch schon vorher hatten und der, glaube ich, auch sowieso eigentlich der beste dafür ist, ist klassisch, wie viel Gewicht kann der Charakter tragen? Das ist das große Problem bei RPGs, dass du so viel Scheiß die ganze Zeit mitschleppen musst und dass du es irgendwie begrenzen musst. Irgendwie musst du ja quasi den realistischen Anspruch haben, dass du eben nicht mit 15 Streitäxten im Rucksack rumrennen kannst. Gleichzeitig musst du aber die Spielbarkeit haben, dass wenn alle 2 Minuten eine Streitaxt droppt und du nicht alle 2 Minuten zurück ins Dorf rennen kannst, dann musst du diese Streitaxt auch irgendwie mitnehmen können. Und vielleicht als Einführung dafür nur ganz kurz eine Mini-Exkursion, weil als du das Thema vorgeschlagen hast, du hast ja, ne, das war ja quasi deine Idee, habe ich sofort eigentlich daran gedacht, was ich in den letzten 2 Jahren mit 2 Kumpels von mir erlebt habe. Der eine Kumpel von mir, der entwickelt gerade ein Brettspiel, das schon seit Jahren, das ist ein Kommilitone von mir, wir haben schon über dieses Brettspiel geredet im Unterricht, als ich angefangen habe zu studieren, das ist also echt schon lange her. Der hat über die Jahre hinweg dieses Brettspiel entwickelt und ein guter anderer Kumpel von mir, der entwickelt schon noch länger, mit dem habe ich schon in Schulzeiten noch zusammengesessen, ein Pen-and-Paper-Rollenspiel. Und gerade das sind ja so ein bisschen die Vorläufer des Computerspiels, Brettspiele, Pen-and-Paper-Rollenspiele. Deswegen passt es, glaube ich, ganz gut rein. Und dadurch, dass die ja noch ein bisschen freier sind, weil sie eben gar keine technischen Limitationen eigentlich letztendlich groß haben, und viele mehr in der Fantasie stattfinden, weil sie eben sowieso schon abstrahiert sind, sind ein guter Einstieg dafür, um eben auf diese Spielmechanik einzugehen und auf die Mischung zwischen Realismus und Spielbarkeit. Klassisches Prinzip eben ist das Pen-and-Paper-Rollenspiel, weil das eben so ausufernd sein kann, dass man damit ja so realistisch sein kann, wie man möchte. Beim Brettspiel vielleicht ein bisschen weniger, weil das gleichzeitig Limitationen hat ein Stück weit, aber bei einem Pen-and-Paper-Rollenspiel und eh schon komplexen Regelwerken kannst du ja sagen, ich habe den Anspruch, das realistische Kampfsystem zum Beispiel zu entwickeln, das es irgendwie gibt. Jetzt ist natürlich die Frage, realistisches Kampfsystem ist cool und ist natürlich auch irgendwas, was einen gewissen, ne, eine gewisse Anziehungskraft hat. Gleichzeitig, je realistischer ich werde, desto komplizierter wird das Ganze. Und desto eher fällt mir auch auf, dass dieses klassische Prinzip, das ich aus Videospielen kenne, mit einer Health Bar oder ne, regenerierende Lebenspunkten oder Medipacks und sowas sich nicht mehr anwenden lässt, sobald du im realistischen Szenario bist. Schönes Beispiel dafür, es gab vor einigen Jahren, da gibt es wahrscheinlich immer noch ein Pen-and-Paper-Spiel, das heißt Warlock. Das hat eben mein besagter Kumpel gespielt, der jetzt an diesem Pen-and-Paper-Rollenspiel arbeitet. Und dieses Pen-and-Paper-Rollenspiel versucht, möglichst realistisch zu sein in seinem Kampf und sagt halt eben, naja, wenn 2 Leute mit Schwertern aufeinander losgehen, dann ist der Kampf wahrscheinlich in 2, 3 Minuten vorbei und einer von den beiden hat wahrscheinlich eine fast fatale Wunde. Ich meine, wenn du halt ein Schwert gegen den Oberarm kriegst und das schneidet da rein, hast du auf jeden Fall eine tiefe Fleischwunde und mit ein bisschen Glück einen gebrochenen Arm. Mit ein bisschen Pech ist der Arm ganz ab. Und realistischerweise, wenn du keine Magie hast in der Welt, dann hast du ein großes Problem in dem Moment. Und wenn du das natürlich richtig realistisch verheilen lassen möchtest oder eben verarzten möchtest, dann ist das auch ein großes Problem. Und um das alles darzustellen, brauchst du unglaublich viele Daten, unglaublich viele Würfelwürfe. Und du bist angekommen, dass du letztendlich für einen Kampf ewig lange brauchst, der macht nicht besonders viel Spaß, ist endlos kompliziert und am Ende ist dein Charakter wahrscheinlich für die nächsten 5 Monate nicht mehr kampffähig. Und dann hast du natürlich diese Grenze ganz klar überschritten in Richtung Realismus, aber es macht keinen Spaß mehr. Es gibt keine wirkliche Spielbarkeit mehr. Das ist nicht mehr so umsetzbar. Wenn du natürlich aber zu weit in Richtung Spielbarkeit gehst, dann bist du irgendwann dabei angekommen, dass es keinen richtigen Spaß mehr macht, weil du keine Möglichkeiten mehr im Kampf hast. Du hast nicht das Gefühl, du kannst irgendwas tun. Das Gefühl, ich sage, ich möchte das machen. Zum Beispiel, ich schieße auf irgendeinen Gegner, ich würfel einmal, ich habe ihn getroffen, er kriegt 3 Schadenspunkte, fertig. Das macht aber nicht besonders viel Spaß, weil du nicht das Gefühl hast, dass das wirklich irgendwie Einflussmöglichkeiten von dir erlaubt. Und das klassische selbe Prinzip hast du ja letztendlich auch bei Videospielen. Du musst versuchen, um jetzt wieder auf das Ganze mit dem Carryway zum Beispiel zurückzukommen, du musst versuchen, es realistisch zu machen, sodass es eben nicht völlig bescheuert ist und du rennst mit 3000 Kilo Gepäck irgendwie im Rucksack rum, wobei alle wissen, das funktioniert nicht. Andererseits willst du aber auch nicht sagen, okay, eine Waffe, einen kleinen Dolch oder so ein Kram, 5 Kilo Gepäck, das war's. Weil, ne, da macht's einfach keinen Spaß mehr. Dann kann nicht allzu viel Loot droppen, das bedeutet, es gibt keine großen Belohnungen, wenn du da 3 Stunden lang in der Wildnis rumeierst. Und das Ganze wird wieder schwierig. Und ich glaube, das ist eben die Krux und das ist die große Kunst, Realismus zu erzeugen, obwohl man eigentlich unrealistisch ist. Also dem Spieler das Gefühl zu geben, die Welt funktioniert realistisch und so realistisch, wie wir es darstellen können, aber sie macht trotzdem Spaß und ist spielbar, weil wir den Realismus eben so angepasst haben, dass er in unserer Welt immer noch, ne, logisch funktioniert. Und ja, das ist jetzt quasi der Ausgangspunkt dafür. Wie gesagt, schon Open-World-Spiele sind wahrscheinlich das beste Beispiel. Ein Skyrim, das erste, was ich immer bei Skyrim mache, obwohl ich ein Immersion-Freak bin, ist mein Carry-Weight per Cheat auf 5000 hochzusetzen oder so ein Kram. Warum? Weil es mich endlos nervt, dass ich ein cooler Meisterdieb bin, der sich in ein Haus einschleicht, danach in einen Dungeon geht und dann hinterrücks 5 5 Leute abmeuchelt und sich dann um 5 andere geschickt herumschleicht und dann am Ende festzustellen, dass die beste Loot, die ich dabei habe, dafür sorgt, dass ich überhaupt gar nicht mehr richtig gehen kann und nach 3 Schwertern quasi Feierabend ist. Das macht mich endlos wahnsinnig. Da in dem Moment denke ich mir, scheiß auf Realismus. Da habe ich keinen Bock mehr drauf, das nervt mich zu sehr. Andererseits bin ich einer von diesen Vollidioten, die zum Beispiel Fallout mit einem Mod gespielt haben, dass es realistisch ist, dass man regelmäßig schlafen muss, sonst kriegt man Erschöpfungserscheinungen, dass man regelmäßig essen und trinken muss, weil sonst, ne, dehydriert man und hat nichts mehr zu essen im Magen. Und quasi die nervigsten, selbst auferlegten Regeln quasi für mich geschaffen habe, damit ich ein realistisches Leben in dieser offenen Welt habe. Und das sind eben diese Dinge, die sich beißen. Und das ist natürlich was auch ganz persönlich. Ich weiß gar nicht, wie geht's dir zum Beispiel damit? Also, wie gesagt, bei mir ist es ganz persönlich. Ich glaub, das ist immer wieder so eine Sache. Ich meine, JRPGs scheißen da auch wieder auf Realismus. Du kannst einfach alles mitnehmen. Und das macht auch, und alles andere macht auch in JRPGs überhaupt keinen Sinn. Also, wenn ich mir allein vorstelle, du könntest in einem JRPG nur ein paar Waffen mitnehmen und ein paar Items. Völlig unmöglich. Ich glaube, es will auch kein Mensch spielen. Ich habe auch nie das Gefühl gehabt, dass mir das fehlt. Obwohl ich ja auch eigentlich einer bin, wo ich sage, naja, so ein bisschen Realismus ist eigentlich schon ganz lustig. Aber wie ist denn das? Gibt es dann sowas wie Inventory Space oder so ein Kram, so wie bei Diablo, dass es nicht um Gewicht geht, sondern einfach um Platz? Das gibt's eigentlich selten. Du kannst halt, meistens hast du, wenn du über Limitationen hast, dann du kannst nur eine bestimmte Anzahl von Sachen. Das ist auch künstlich. Zum Beispiel bei Tales ist eigentlich die Grenze immer 15. Du kannst von einem bestimmten Item maximal nur 15 haben. Ah, okay. Bei sind es 99. Und also nur sowas halt. Und um ehrlich zu sein, habe ich noch nie das Gefühl gehabt, dass das in irgendeiner Weise jetzt mein Spielerlebnis hemmt. Und ich glaube, vielleicht sind JRPGs ja wieder eine spezielle Sache, auch wenn das wieder ein anderes Thema bedarf. Aber bei anderen Spielen oder bei Open World Spielen hatte ich auch schon mal die so, zum Beispiel, ich weiß noch, GTA 2, ich habe mich immer geweigert, bei Rot über die Ampel zu fahren. Also, blödes Beispiel, aber ich war immer so, keine Ahnung, die Ampel ist halt rot, ich stehe jetzt halt mit den anderen Autos. Ich fahre jetzt einfach nicht so rum und her, sondern ich stehe einfach. Und ist halt immer so die Frage, also ich glaube, ist immer schwer zu sagen, wie sehr man das dann haben will. Wie du schon gesagt hast, es ist immer so eine Art Balanceakt und ich glaube, je nach Genre ist es natürlich auch so, dass der Balanceakt dann wieder auch ein bisschen anders ist. Also bei einem Skyrim ist es zumindest immer noch so, dass man sagt, okay, man kann, glaube ich, original, keine Ahnung, so bis zu 200 bis 300 Kilo schleppen, was ja an sich schon auch schon viel zu viel ist, aber sag ich jetzt mal, wenn man jetzt anschaut, was man alles mitnehmen kann, immer noch in einem Bereich, wo man sagen kann, okay, das ist jetzt in irgendeiner Weise noch eine Balance. Vertretbar. Bei Survival-Horror-Spielen ist natürlich 300 Kilo auch viel zu viel. Ich meine, auch der Koffer in Resident Evil 4 fast viel mehr, als Leon sich durch dieses Haus schleppen wollen würde. Aber trotzdem ist es immer noch verhältnismäßig. Aber es ist immer noch wenig genug, dass man das Gefühl hat, okay, es ist immer noch einschränkend für dich. Und ich glaube, diese Balance zu finden ist super schwierig, weil es natürlich schnell passieren kann, dass man entweder ganz zu wenig hat oder halt eben gleich ganz zu viel. Und ich aber auch da das Gefühl habe, es ist sehr genreabhängig, wann man wirklich Wert drauf legt und wann nicht. Ich glaube, zum Beispiel in Metal Gear Solid 3 ist es zwar so gewesen, dass du zum Beispiel, wenn du halt nicht gegessen hast, dass es sein kann, dass dein Magen knurrt und so weiter und du dich dadurch wachen und so weiter, die Aufmerksamkeit von denen auf dich gelenkt hast. Wo ich aber auch da das Gefühl habe, naja, keine Ahnung, das könnte auch ohne das funktionieren, habe ich das Gefühl. Also das war dann sehr mechanisch dann eigentlich auch ganz gut eingebaut, aber wo ich dann auch sagen würde, keine Ahnung, bei einem Schleichspiel würde ich vielleicht auf andere realistische sag ich mal, Elemente sehr viel mehr Wert legen als darauf, ob mein Held jetzt genug gegessen hat oder nicht. Klar, das passt natürlich in dieses klassische Survival-Ding rein. Also das ist halt auch sowieso die Frage. Also die Frage ist ja nicht nur, wie balanciere ich die einzelnen Dinge, sondern was nehme ich rein? Also, genau. Also welche Mechanik integriere ich in mein Spiel, um es realistisch zu machen? Und wie weit gehe ich mit dieser Mechanik? Und ich meine, mittlerweile ist das so zum Beispiel, du hast ja Health Bars vorhin angesprochen. Ich meine, das Unrealistische ist natürlich sich selbst regenerierende Health Bars. Es sei denn, du bist jetzt halt, du kannst es irgendwie erklären. Was also ist natürlich das Beste. Magisch zum Beispiel. Genau. So, ja. Oder du hast halt Health Bars, wo du halt Medipacks rumhast. Und wenn man dann natürlich ganz ehrlich, sagt man immer, Health Bars geben schon mehr so das Gefühl von Realismus, in dem Sinne, dass du halt dich aktiv heilen musst, um dich zu heilen. Aber wenn man ganz genau hinschaut, ist natürlich auch völlig unrealistisch, dass jemand, der halt 2-3 Kugeln in die Hand gekriegt oder in den Körper gekriegt hat, einfach mal schnell sich ein bisschen verbindet und dann wieder weiterlaufen kann. Das ist zum Beispiel aber auch so ein Punkt. Also was ich als gutes Beispiel dafür vielleicht anführen könnte, wäre Far Cry 2. Hast du das mal gespielt? Nee. Far Cry 2 habe ich damals mal gespielt, weil es mich interessiert hat. Letztendlich habe ich es nie durchgespielt. Das war nicht so das spannendste Spiel meiner Meinung nach. Aber was sie cool gemacht hatten, war eben, wenn du verletzt warst, dann waren das spezifische Verletzungen. Und wenn du dich geheilt hast, dann hattest du halt eben so einen Verbandskasten oder sowas, glaube ich. Und das war natürlich, letztendlich wahrscheinlich ging es nicht darum, dass es realistisch ist, sondern darum, dass es eben ein bisschen edgy ist und ein bisschen grausam quasi. Aber zum Beispiel, wenn du eine Kugel drin hattest, dann hattest du eine Kugel im Arm und hat dann mit seinem Messer die Kugel daraus gebrochen und ist danach verbunden. Solche Sachen, weißt du? Oder hat sich halt eben eine Spritze gesetzt mit irgendeinem Antibiotikum oder so einem Kram, damit er sich eben nicht entzündet oder sowas. Das ist halt zumindest der etwas realistische Ansatz, dass man eben sagt, man hat wirklich einfach eine richtige Verletzung und dass man versucht, die eben quasi so halbwegs realistisch, wie es geht, auszugleichen. Bringt auf jeden Fall viel für die Atmosphäre, ohne Frage. Und das ist eben so die Sache. Ich meine, sowas, selbst realistische Spiele versuchen sowas wiederum natürlich nicht. Die haben einfach dann normale Heilung. Oder so. Und ich meine, das ist natürlich auch wieder schwierig. Ich meine, wenn man es ganz realistisch machen würde, wäre man theoretisch in 80% nach einem Schuss tot. Natürlich, ja. Ich meine, aber das ist ja eben auch die Frage. Wie realistisch bin ich zum Beispiel auch in Shootern? Ist es ein Kopfschuss und ich bin hinüber? Was natürlich cool, also realistisch in dem Sinn ist, mit Gegnern, aber natürlich das Problem aufgibt, ich dürfte dann auch nur einen Schuss aushalten. Oder erlaube ich mehr Schüsse quasi, also so dieses klassische Kugelkissen so ungefähr, dass du einfach reinballern kannst und habe dadurch quasi, ne, dadurch meinen Anspruch, weil die Gegner halt wesentlich mehr aushalten, aber das ist natürlich überhaupt nicht realistisch. Ja, das kommt natürlich auch wieder drauf. Ich meine, bei einem Borderlands funktioniert das ganz gut, weil es halt ein RPG ist, mehr oder weniger. Das ist das Gefühl, naja, du hast halt Hitpoints und dann machst du halt Schaden und das kann dann halt super lange dauern, bis halt jemand umgebracht hat, weil es eben auf diesem System basiert. Und bei anderen, ist das immer ein bisschen schwierig. Also, wie du schon gesagt hast, ich meine, letztendlich ist halt super unrealistisch, wenn du halt jemanden mit 20.000 Kugeln voll, also, selbst wenn du Headshot hast und das ist ein One-Hit-Kill, aber gleichzeitig, wenn du ihn nur in den Torso triffst, du dann 8, 9 oder 10 Schüsse brauchst. Allein das ist eigentlich schon so eine Diskrepanz, wo du sagen könntest, naja, irgendwie macht das keinen Sinn mehr. Ja. Ja, es ist schwierig. Ich meine, letztendlich, ich glaube, da ist es halt mit dem Realismus, also auch selbst, wir reden jetzt nur von Pistolen, aber auch beim Schwertkampf ist natürlich so, normalerweise hackst du halt nicht 20.000 Mal auf irgendjemand drauf. Das ist halt, keine Ahnung, du triffst ihn halt einmal und normalerweise ist er mindestens kampfunfähig oder so schwer verletzt, dass er nicht mehr wirklich groß was machen kann. Ich meine, dann ist auch die Frage, wollen wir sowas eigentlich spielen? Das ist sowieso die große Frage, ja. Also vor allem auch in welchen Genres bzw. in welchen Spielen wollen wir das haben? Ich glaube, das Wichtige ist letztendlich immer einfach, dass auch wieder da du eine gewisse Kohärenz im Spiel hast. Also das ist, wenn ein Spiel einen gewissen realistischen Anspruch hat, dann muss es das auch durchziehen durch all seine mechanischen, ne, seine ganze Spielmechanik quasi, muss sie dann ein Stück weit ein bisschen Realismus ziehen. Da habe ich zumindest das Gefühl, also was mich dann eher stört, ist, wenn du quasi den einen realistischen Ansatz hast, aber andererseits funktionieren andere Dinge dann wieder völlig unrealistisch. Also ich habe das Gefühl, entweder machst du zum Beispiel so, du bist ein Kugelkissen mit regenerierendem Leben und so einem Kram wie Call of Duty, dann ist es egal, dann brauchst du nicht mehr mit Realismus kommen, das ist offensichtlich Mechanik. Wenn du aber versuchst, irgendwas Realistisches zu machen, einen realistischen Ansatz zu haben, dann solltest du versuchen, das zumindest in allen Spielmechaniken durchzuziehen und vielleicht eben auch zu integrieren. Das war jetzt zum Beispiel jetzt wieder bei Fallout ganz cool. Fallout 3, da gab es einen Mod, der super beliebt war. Ich weiß gar nicht mehr, wie hieß, Wasteland Survival Mod oder sowas, wo eben genau das versucht wurde zu simulieren. Wie schon gesagt, du musst schlafen, du musst essen, du musst trinken. Du musst also quasi dafür sorgen, dass du einen gewissen Tagesablauf wirklich hast, damit das Ganze, ja, also das Ganze hat das quasi ein bisschen realistisch zusammengehalten. In Fallout New Vegas, dem Semi-Nachfolger, der dann von einem anderen Studio auch entwickelt wurde, gab es von Anfang an diesen Überlebensmodus. Den konntest du einfach aktivieren im Spiel und das hat dafür gesorgt, zum Beispiel, früher war es eben so, du hattest so Stimpacks, die haben dein Leben wiederhergestellt. Normalerweise war das ein Stimpack geben, du hast sofort das Leben gekriegt. In diesem Überlebensmodus war es zum Beispiel so, Stimpacks regenerieren nur nach und nach langsam dein Leben, was halt ein bisschen realistisch ist, obwohl natürlich Stimpacks an sich schon unrealistisch in dem Sinne sind, aber wir sind halt eben in der Zukunft, da kann man das noch ein Stück weit akzeptieren. Dann ging es eben um dieses Schlafen. Es geht darum, dass zum Beispiel, wenn du dein Dings verletzt hast, dein Bein verletzt hast, auch das war eine Sache, die man zum Beispiel heilen konnte, indem man einfach geschlafen hat im normalen Fallout. Du warst dein Bein verletzt, dann musstest du das Bein spezifisch quasi behandeln, sonst ist es nicht wieder besser geworden. Und mit einem verletzten Bein hast du gehumpelt und solche Sachen. Also sie haben wirklich versucht, das ganze Spiel dann auf diesen Realismus auszulegen. Und obwohl es einerseits, wie gesagt, eigentlich nicht wirklich realistisch war, gab es so viele Ansätze dazu, zu diesem, jeder Ansatz war so ein leichter Schub in Richtung Realismus, dass es super viel Spaß gemacht hat, auf diese realistische Art und Weise zu spielen. Und mir hat das einfach super viel gegeben. Deswegen mag ich auch DayZ so gerne eigentlich, weil es halt, ich habe es noch nicht gespielt, aber ich bin super interessiert an dem ganzen Spiel, weil ich das Gefühl habe, das versucht eben eine halbwegs realistische Welt darzustellen. Es ist super schwer zu überleben, du hast nur ein Leben. Über Permadeath werden wir jetzt wahrscheinlich auch einfach gleich nochmal reden. Ja. Und das ist quasi dieser Ansatz, einfach zu sagen, auch, dass diese Welt ein Stück weit unnachgiebig und unfreundlich ist. Auch das ist für mich ein bisschen realistisch. Das ist auch etwas, was ich mag. Also Dark Souls fällt da zum Beispiel komplett eigentlich raus. Ja, aber Dark Souls erklärt das ja auch durch seine einfach seine ja klar, Welt, weil du Untoter bist, natürlich. Aber trotzdem, Dark Souls würde ich nicht als besonders realistisches Spiel bezeichnen. Nee. Also das überhaupt nicht. Also aber deswegen, Dark Souls fällt da so ein bisschen raus, aber so ja, dass du quasi so ein bisschen diesen Realismus-Ansatz eben hast, der ein bisschen mehr Anspruch auch bringt. Also ein Spiel wird schwieriger dadurch. Ich mag mittlerweile Spiele, die mich ein bisschen mehr fordern. Also wir haben ja schon viel drüber geredet, Spiele werden leichter, keine Ahnung, da kann man viel drüber diskutieren, das ist ein eigenes Thema an sich, das ich jetzt auch nicht anschneiden möchte, aber ich habe schon das Gefühl, dass nicht so wahnsinnig viel Anspruch besteht, wenn ich zum Beispiel ein Call of Duty spiele oder so ein Kram. Und das ist zum Beispiel auch so etwas, was sich auf Multiplayer-Spiele auswirkt. Viele Spiele, wo es eben zum Beispiel auch PvP gibt, MMOs oder so ein Kram, entwickeln sich immer mehr in diese Richtung, dass sich alles spiegelt. Eine Seite hat einen Heiler, andere Seite hat auch einen Heiler. Die funktionieren fast genau gleich und sie machen letztendlich genau dasselbe und du musst gar nicht viel tun. Also, weißt du, jeder hat dieselben Ausgangssituationen. Balancing ist eine Sache, die sehr im Vordergrund steht, aber man macht sich die Arbeit auch einfach, indem man eben beiden Seiten die gleichen Möglichkeiten gibt, sodass man letztendlich gar nicht viel balancen muss, weil sie das schon gegenseitig ausgleicht. Und ich mag das, wenn es eben auch etwas Ungebalancedes gibt. Ich mag es, wenn es ein bisschen realistische Diversität gibt und ich mag es auch, wenn ein Spiel schwieriger ist, weil es eben realistischer ist, weil ich das Gefühl habe, es hat ein bisschen einen anderen Anspruch. Fallout war endlos kompliziert mit diesem beschissenen Mod. Das war ewig anstrengend. Und wenn du mitten im Kampf festgestellt hast, scheiße, genau, und jetzt sagt er mir, du hast ein bisschen zu wenig geschlafen, wirst langsam ein bisschen unruhig, deswegen kann ich nicht mehr richtig gut zielen und krieg irgendwie Mali auf meine Attribute, dann spätestens dann denkst du, oh Mann, Alter, das ist eigentlich endlos nervig. Ich kann das nicht richtig kontrollieren. Gleichzeitig macht das eben Spaß auch daran. Gleichzeitig ist das eben dieser Punkt, der das Ganze auch Spaß macht. Wollen wir vielleicht einfach gleich auf Permadeath kommen irgendwie? Das ist ja irgendwie auch was damit reingeht. Eben diese, naja, einfach ja. Realistisch ist natürlich, wenn ein Charakter tot ist, ist er tot. Und richtig. Dann hast du halt Pech gehabt. Ich meine, sowas funktioniert natürlich vor allem jetzt natürlich in so Taktik-Rollenspielen zum Beispiel. Oder halt sowas wie DayZ jetzt mal als Beispiel. Aber ich meine, keiner kann sich, glaube ich, vorstellen, zum Beispiel Last of Us zu spielen und sagen, naja, wenn du halt tot bist, ist halt tot, muss man auch von vorne anfangen. Ja, klar. Ich meine, die ganzen Roguelike-Dinger, Spiele, die es momentan gibt, die funktionieren natürlich auch auf dem Prinzip, aber das sind natürlich auch ganz andere andere Spiele. Also da würde ich auch sagen, das funktioniert einfach, weil die Spiele so darauf konzipiert sind. Aber Permadeath an sich, ich meine, ist ja auch immer ganz interessant, die Diskussion ist bei Fire Emblem ja zum Beispiel mal ganz groß, wo man sagt, naja, es gibt viele Spiele, die einfach sagen, Permadeath nervt einfach nur, weil die Charaktere sind halt irgendwie wichtig für dich, du hast ja hochgelevelt und so weiter, und dann sind sie halt auf einem Schlag tot, weil du vielleicht durch einen blöden Zufall oder einfach Pech oder sonst irgendwas und dann sind sie halt tot und dann laden sie halt den Spielstand neu und versuchen es dann nochmal, um möglichst damit keiner stirbt. Dann ist auch die Frage, wie geht man da eigentlich damit um? Macht. Es ist natürlich auch immer so, ich bin ja zum Beispiel einer der Spieler, der sagt, naja, wenn mein Charakter tot ist, dann ist er halt tot. Also, muss ehrlich sagen, es gibt Situationen, wo du dann wirklich dann kurz davor bist, dein DS dann einfach in die Ecke zu schmeißen und denkst, naja, keine Ahnung, das war jetzt vielleicht einer der wichtigsten Charaktere und der ist jetzt halt tot. Und für immer. Und du musst jetzt halt damit irgendwie umgehen. Und das ist super schwierig, super nervig. Und ich kann auch viele nachvollziehen, die sagen, naja, andere sagen, naja, ich scheiße halt drauf. Das ist halt, vor allem bei so einem RPG, wo du natürlich auch Charakterentwicklung planst und darauf hinarbeitest, dass dein Team irgendwie so aufgebaut ist. Das ist super, super nervig. Aber ich habe das Gefühl, keine Ahnung, ich finde, das macht irgendwie Sinn. Klar, Fire Emblem ist natürlich da wieder schwierig, weil du da vielleicht das Gefühl hast, okay, es ist wieder ein eher japanisches Spiel, es funktionieren auch viele andere Sachen, vielleicht nicht ganz so realistisch wie jetzt das Permadeath-Feature. Weswegen es da vielleicht bei der Kohärenz ein bisschen schwierig ist. Aber vielleicht anders war ich zum Beispiel XCOM. Und ich glaube, XCOM ist da auch ein ganz funktioniert da ganz gut, vor allem weil auch nicht nur gibt es da Permadeath, sondern dieses ganze Umfeld, dass du da in diesem Projekt bist und du wirst kontrolliert und wenn du nichts vorweisen kannst, dann kriegst du immer weniger Geld und hast immer weniger Mittel und es wird dadurch natürlich sehr viel in dem Sinne fordernder, weil es sehr gut möglich ist, dass du wirklich 20, 25 Stunden in dieses Spiel reinsteckst und am Ende einfach ja, gegen die Aliens verlierst. Was ich da, ja, also XCOM ist natürlich so ein etwas schwieriges Beispiel, weil gerade die ersten XCOM natürlich andererseits mit ihrem randomisierten und völlig bescheuerten Combat natürlich oft genug dafür gesorgt haben, dass du ohne irgendein eigenes Zutun jemand verloren hast, der wichtig war, was natürlich endlos nervig war. Aber es ist ein gutes Beispiel. Ich finde es auch ganz schön, weil... Ich meine, letztendlich muss man halt auch immer sagen, letztendlich, wenn du jetzt, sag ich mal, realistischen Krieg hast, du kannst da auch nicht alles planen. Ich meine, letztendlich... Nein, natürlich. Passiert halt vielleicht, keine Ahnung, Blindgänger, sonst irgendwas. Also dementsprechend kann das halt einfach passieren, dass du einfach Pech hast oder so. Ist natürlich super nervig, aber letztendlich ist es ja auch ein Teil des Realismus-Aspekts, meiner Meinung nach. Ich meine, es kommt auch darauf an, also geschickt letztendlich muss man es so machen, wenn du das ganze Spiel komplett darauf auslegst, dass du Leute auf jeden Fall verlierst und dass quasi so viele Charaktere da sind, dass du die auch gut ausgleichen kannst, dann wird es natürlich schwierig, vor allem, weil wahrscheinlich nicht genug Zeit ist, um dich an die Charaktere zu binden, sodass es dich wirklich stört, sodass du einfach nur denkst, das ist wie ein spielmechanischer Verlust, das ist wie ein Sterben in Dark Souls, das ist ein bisschen frustrierend, aber nicht weiter schlimm. Wenn du jetzt aber ein Spiel hast, das es letztendlich so macht, dass es wichtige Charaktere sind, die es dir sehr ans Herz legt und auch nur eine Handvoll davon hat, und dann tötet es einen, dann glaube ich, geht es schon wieder ein bisschen in die andere Richtung, dass die Erfahrung ein bisschen zu negativ ist. Also auch da wieder kommt es ein bisschen auf Balancing an. Ja, ich glaube, bei XCOM ist es natürlich so, du gibst den Soldaten ja selbst Namen und so. Also eigentlich eher in dem Sinne wirklich Nameless Soldiers. Sowas funktioniert beim JRPG zum Beispiel meistens nicht. Weil bei JRPGs, du hast dann richtiges, also spezielles Charakterdesign, eigene Stimme, eigenes Charakterfall. Ja, aber gut, aber ich meine, dafür andererseits, ist es denn so wirklich, dass du diesen Spielen wirklich auch Charakterbeziehungen aufbaust, dass du wirklich das, oder sind es einfach, ich meine, ist ja, egal. Ja, in Fire Emblem ist ja so, dass die Charaktere untereinander ja auch Kinder zeugen können, und dann die Kinder, können dann auch in deine Armee mit aufgenommen werden, die inheriten dann bestimmte Traits von ihren Eltern und so weiter. Also dementsprechend ist es schon so, dass du da auch wirklich soziale Geflechte aufbaust. Ich meine, Valkyria Chronicles zum Beispiel hatte auch ein Permadeath-System. Es war natürlich so, wenn einer deiner Charaktere verwundet war, schwer, und somit aus dem Kampf raus, hattest du 2 Runden Zeit, zum hinzugehen und ihn ins Lazarett zu bringen. Oder beziehungsweise du hast ihn sofort verloren, wenn ein Gegner ihn gekriegt hat. Und da ist es natürlich auch so, du hast Charaktere haben Beziehungen zueinander, manche mögen andere lieber, manche mögen andere nicht und so weiter. Also dementsprechend hast du schon mehr das Gefühl, also sie arbeiten viel mehr mit vorgefertigten Charakteren, an die du dich wirklich in dem Sinne binden kannst. Und da ist es natürlich schwieriger. Also es ist nachvollziehbar. Ich meine, du hast viel mehr das Gefühl, das sind wirklich Menschen mit eigenem Charakter und eigenem, natürlich Anime-Stereotypes und alles natürlich drin, aber trotzdem hast du mehr das Gefühl, sie sind lebendig, als wenn du natürlich Random Soldier irgendwie hast, ihm Namen gibst, vielleicht noch ein Aussehen und so weiter, und ja. Ja, ich weiß ja, also was ich quasi damit, also worauf ich hinaus wollte, war eben diese Frage, ich habe ja das noch nie gespielt, aber dass es quasi für mich immer darum geht, und das wäre quasi mein Beispiel dafür, wäre Mass Effect gewesen, Mass Effect 2, dass es für mich darum geht, wie also persönliche Beziehungen, nicht nur im Sinne von, dass ich eben zum Beispiel soziale Geflechte habe und die zeugen Kinder und so ein Kram, aber das ist ja immer noch alles, was außerhalb ist. Ja. Da bin ich ja quasi der Gott, der von oben drauf guckt, das Ganze erlebt. Also du meinst also, ob ich selbst Beziehungen zu diesen Charakteren auch. Richtig, genau, also ob du quasi mit deinem Hauptcharakter Beziehungen das hast, oder ob du einfach nur, selbst wenn du persönlich der Hauptcharakter bist, quasi im Sinne, dass du der General der Armee bist oder so ein Kram, dass du eben zumindest, dass du Dialoge mit denen hast, dass du Beziehungen mit denen führst. Also weißt du, dass es in die Richtung geht, weil das war zum Beispiel das, was bei Mass Effect echt, fand ich sehr beeindruckend cool war, dass in Mass Effect 2 eben diesen Moment gab, relativ zum Schluss, ich will das auch nicht groß spoilern, ich denke, das spoilert auch nicht allzu viel, aber auf jeden Fall hast du eine Mission, in der du verschiedene Aufgaben an deine Teammitglieder verteilen musst. Und wenn du die falschen Leute zu den Aufgaben schickst, dann ist die Chance sehr groß, ich glaube, oder kann sogar sein, dass es bei manchen Leuten vorprogrammiert ist, dass die dabei sterben. Und die sind dann tot, die verschwinden aus dem Universum. Und wie wir alle wissen, nimmt man ja bei Mass Effect von 1 zu 2 zu 3 immer denselben Charakter mit, wenn man sie alle gespielt hat. Das heißt, man hat ja ein komplettes, in sich geschlossenes Narrativ, quasi mit dem eigenen Charakter. Die ganzen Entscheidungen werden immer wieder aufgegriffen. Das heißt, wenn ich die einzelne Entscheidung getroffen habe, irgendwen am Leben zu lassen, und die andere Entscheidung quasi, ne, in einem anderen Playthrough jemand anders den nicht am Leben gelassen und getötet, dann ist das etwas, was auch im dritten Teil noch relevant sein kann. Das heißt, diese Leute verschwinden komplett aus deinem Spieluniversum dann, es sei denn, du startest mit einem kompletten neuen Charakter im dritten Teil. Und das ist schon tatsächlich etwas, was mir echt irgendwie an die Nieren gegangen ist, weil ich mit diesen ganzen Charakteren, und das kann man bei Mass Effect ja, muss man aber nicht, aber ich denke, wenn man es richtig spielt, wird es wahrscheinlich jeder machen. Ich habe Stunden und Stunden Dialoge mit denen gehabt. Ich habe super viele Sachen mit denen durchgegangen. Ich hatte spezielle Loyalitätsmissionen, wo man eben noch mehr über den Hintergrund entfernt. Mit manchen Leuten hast du Romanzen zum Beispiel und anderen einfach eine gute Freundschaft und sowas. Das heißt, du baust eine extrem emotionale Verbindung zu diesen Charakteren auf. Und wenn einer von denen stirbt, dann ist das tatsächlich schon Aber wie gesagt, das ist relativ spektakulär. Also als ich das erste Mal diese Mission gespielt habe, festgestellt, fuck, da kann jemand bei drauf gehen, bin ich original einfach 5 Stunden im Spiel zurückgesprungen, weil das der letzte Speicherstand war, den ich davor hatte. Nur um mich nochmal 3 Stunden lang zu dieser Mission hinzuspielen, was ewig gedauert hat, damit ich dann wirklich da rangehen kann, versuchen kann, alle überleben zu lassen. Und es gibt sogar manche Charaktere, die mir gar nicht so wichtig gewesen sind, die ich im Spiel relativ ignoriert habe, weil ich sie nicht so interessant fand. Und trotzdem habe ich das Gefühl gehabt, scheiße, ich will nicht, dass die verrecken. Ich will das einfach nicht. Ich will, dass die in meinem Universum erhalten bleiben. Und habe es dann so lange durchgespielt, bis ich quasi an einem Zeitpunkt war, dass in dieser Mission alle überlebt haben, meine ganzen 12 Leute, die ich mit reingenommen hatte. Und das ist, glaube ich, dieser relativ coole Spagat. Also ich glaube, wenn man das Ganze aufbaut und dann, wenn zum Beispiel Mass Effect so gewesen wäre, dass die Mission zwangsläufig 3 Leute sterben, dann hätte es mich, glaube ich, nur geärgert. Wenn ich das Gefühl gehabt hätte, das ist außerhalb meines eigenen Einflussbereichs in dem Spiel quasi. Und andererseits, wenn die Charaktere keine besondere Verbindung zu mir gehabt hätten, dann wäre es mir wahrscheinlich auch egal gewesen. Ja, aber selbst, ja, ich glaube, ich wäre dann wirklich das Spiel, glaube ich, eher gewesen, der gesagt, okay, shit happens, so nach dem Motto. Also, das geht dann nicht darum, dass ich keine Beziehungscharaktere in den Videospielen aufbauen kann in dem Sinne. Also, ich meine, ich kann das genauso wie mit Büchern und so weiter. Und es ist immer scheiße, wenn ein wichtiger Charakter oder ein Lieblingscharakter oder so stirbt. Aber ich habe das Gefühl, gerade das sind auch dann auch Momente, die du dann vielleicht irgendwie, die sich dann auch in dein Gedächtnis irgendwie einbrennen in deiner Spielerfahrung und so. Ist das vielleicht nicht die positivste Erinnerung, aber trotzdem vielleicht, naja, dieses Spiel hat es trotzdem geschafft, mich in einer Weise emotional zu berühren, wie es vielleicht andere Spiele nicht tun. Ja, absolut. Hast du auch recht. Und das ist eben so die Sache. Also deswegen meine ich auch, Realismus in der Mechanik, glaube ich, gerade ist auch etwas, was sehr persönlich ist. Also ich mag es, wenn mir zum Beispiel vorgegaukelt wird, dass ich Hunger habe und schlafen muss. Ich mag es aber nicht, wenn man mir gleichzeitig vorgaukelt, was viel realistisch ist, dass ich keine 5000 Kilo Klamotten mit mir rumtragen kann. Das stört mich dann wiederum. Da denke ich, ist doch scheißegal. Lass mich doch alles schleppen, was ich will. Na, und dann habe ich halt 13 Stahl, 2-Hand-Äxte im Rucksack. Dann ist das halt eben so. Richtig, dann ist es eben halt so. Das will ich auch so haben. Aber trotzdem, sag mir bitte, wann ich schlafen muss, weil das finde ich dann doch wieder ganz cool. Das ist, glaube ich, was sehr Individuelles tatsächlich auch und trotzdem eben so der wichtige Teil. Und ich glaube, auch das ist eben so die Sache, die Realismus in Videospielen so divers und auch so schön macht, weil es eben nichts Cooleres gibt als diese Art von Immersion, die eben Mechanik erzeugt. Also nicht nur Immersion, die von der Welt ausgeht, dass sie realistisch auf mich erscheint, weil der Kern eines Spiels ist ja immer noch das Spiel, ist immer noch die Mechanik, ist die Interaktion mit der Welt. Und die Welt kann noch so realistisch auf mich wirken, wenn ich nicht viele Möglichkeiten habe, mit ihr zu interagieren, zieht mich das zwar rein, aber nicht richtig dolle. Andererseits, wenn eine Spielmechanik mir Realismus vorgaukelt, dann bin ich an diesem Punkt angelangt, wo ich richtig im Spiel drin bin, wo ich denke, wow, das kann ich machen, wie cool ist denn das? Ja, ich kann zum Beispiel angeln, astrein, dann setze ich mich jetzt hier eine Dreiviertelstunde lang hin und angel. Auch wenn das nutzlos und dumm ist. Und auch wenn das natürlich eigentlich unrealistisch, weil du könntest theoretisch Stunden verbringen, ohne dass ein Fisch anbeißt. Ja, natürlich, klar, aber trotzdem ist halt so eine Sache, das ist halt eben diese Möglichkeit quasi, wirklich mit der Welt zu interagieren. Es ist wieder dieses Virtual Reality Ding, dass ich das Gefühl habe, wenn es realistisch sein soll, dann gibt mir auch Möglichkeiten, um quasi mit dieser Welt zu interagieren, die mir eben diesen Realismus glaubwürdig vorgaukeln. Aber das ist vielleicht auch ein ganz guter Übergang zu Simulationsspielen, was wir ja vorhin schon ein bisschen angesprochen haben. Stimmt, das ist wahrscheinlich dann auch so der letzte Punkt. Ja, weil das vielleicht ein Genre ist, wo es natürlich dann, wo es dann wieder so ist, wo man sagt, naja, sag ich mal, das Ziel des Entwicklers, wenn man eine Simulation machen will, ist zwangsläufig Realismus. Da gibt's dann eigentlich keinen Spielraum zu sagen, naja, das macht aber so keinen Spaß, weil die Simulation an sich ist ja schon das Ziel davon. Also dementsprechend gehen wir davon aus, dass Leute, die das spielen wollen, auch genau diesen Realismus suchen. Absolut. Und ich meine, vor allem ist bei Simulation natürlich auch das Interessante, dass das natürlich, da geht es nicht mehr um Spielbarkeit und Realismus, da geht es nur um Realismus. Also zumindest bei alten Simulationen. Heutzutage hast du natürlich sowas wie Gran Turismo oder sowas, so Spiele, die eben versuchen, möglichst realistisch natürlich auch zu sein in ihrem Fahrverhalten zum Beispiel. Also jetzt spezifisch eben bei, das ist ja auch keine Autosimulation oder so ein Kram, aber es ist eben ein realistisches Autofahrspiel. Da gibt es natürlich mittlerweile heutzutage genug Optionen, um das Ganze auch arcadisch anzustellen, sodass du das nicht brauchst. Ja. Aber natürlich ist der eigentliche Reiz an diesen Spielen eben das rein Realistische. Und da ist natürlich eben was ganz anderes. Da ist das Spiel über die Schmerzgrenze des Spielbaren hinaus realistisch, sodass du eben denselben Frust aber auch erfährst und gleichzeitig aber auch wirklich das Gefühl hast, du hast was erreicht. Ich glaube, da ist eben der Motivationsfaktor was anderes, weil... Da muss man wieder ein bisschen vorsehen, so spielbar kein so weit. Ich meine, letztendlich, realistisches Fahren ist ja etwas, wo wir sagen können, okay, das ist etwas, was Leuten im echten Leben auch Spaß macht. Warum soll das nicht ja, gut, simuliert ja. Spaß machen? Also hier haben wir es also nicht mit einem Spagat zwischen Spielbarkeit aka Spaß und Realismus, sondern da gehört der, ja genau. Ein Stück weit vielleicht schon. Also das will ich ja gerade sagen. Ich glaube eben, die Motivation ist da eine andere. Ich glaube, die Motivation ist nicht nur Spaß, sondern die Motivation ist eben dieses Einarbeiten und ist dieses wirklich realistische, in Anführungsstrichen. Aber macht das dann nicht für diese Leute eben Spaß, genau dieses realistische? Ja, natürlich, aber du weißt doch, was ich meine damit oder nicht. Also natürlich hast du recht, aber trotzdem ist es nicht der klassische Spielspaß. Ja. Das meine ich ja. Du bist nicht da, um einfache Accomplishments zu haben und daran Spaß zu haben, weil das hast du nicht mit einem realistischen Rennspiel, sondern du bist schon halber Profi, sondern du hast erstmal 3 Stunden lang Frust, das ist, weil es nicht funktioniert. Und der Spaß erwächst erst daraus, dass du über das Accomplishment, über die Schwelle, die du irgendwann überschritten hast, dass es dann einigermaßen funktioniert. Realistische Flugsimulationen können keinen Spaß machen in den ersten 2 Stunden. Punkt. Das ist technisch nicht möglich. Und das ist auch nicht die Motivation. Dafür hast du am Ende natürlich eine ganz andere Belohnung, weil du eben nicht da sitzt und sagst, ich habe das Spiel durchgespielt, was ja von keinerlei Relevanz für irgendwas anderes ist, sondern ich habe es geschafft, auf realistische Art und Weise ein Flugzeug zu fliegen. Es heißt natürlich nicht, dass ich wirklich rausgehen könnte, ob ich ein Flugzeug setzen könnte, aber ich weiß zumindest wesentlich mehr darüber und habe wesentlich mehr darüber auch gelernt, als wenn ich jetzt zum Beispiel ein arcadiges Flugzeugspiel spiele. Also, dass ich alle Knöpfe selbst bedienen muss, bedeutet, dass wenn ich in einem Flugzeug sitze, das ein gleiches Layout hat, ich zumindest theoretisch weiß, was ich machen muss. Und das ist eben das Interessante daran. Deswegen werden Simulationen ja auch wirklich in der Ausbildung benutzt, natürlich hauptsächlich von Piloten und sowas. Weil das eben der Weg ist, quasi das Ganze realistisch, aber trotzdem ungefährlich darzustellen. Und das ist natürlich ein ganz anderer Anspruch, wie gesagt. Die Motivation ist eine ganz andere. Die Motivation ist eben nicht diese Kurzweiligkeit und auch nicht irgendwie emotionales Investment oder so ein Kram, sondern rein technisch quasi zu lernen und dann quasi zu sehen, was man durch das Lernen erreicht hat. Ich meine, es geht ja gar nicht mehr darum, dass man besonders geil fliegt. Am Anfang geht es ja nur darum, dass man überhaupt das scheiß Flugzeug in die Luft kriegst und nicht abstürzt und dann auch noch gelandet kriegst. Richtig, und dann einfach mal, genau, eine halbe Stunde lang einfach nur in der Luft bleibst und dann wieder landest. Das ist ja schon ein Accomplishment. Das ist ja, wäre ja für jedes arcadige Flugsimulationsspiel absolut Todesurteil, wenn es darum gehen würde. Deswegen glaube ich, ist halt eben was ganz anderes. Vom Anspruch her. Aber natürlich, klar, letztendlich, um ein bisschen rausnehmen, müssen wir, glaube ich, auch die Alltagssimulationen, sowas wie irgendwelche Landwirtschaftssimulatoren und so. Weil die nicht so wirklich den realistischen Anspruch haben oft, sondern so die wollen es eben Leid simulieren. Ja. Also sowas wie Sims, das echte Leben simuliert. Das ist halt offensichtlich mechanisch und offensichtlich runtergedummt so ein Stück weit, aber trotzdem noch interessant, was man alles machen kann. Ich habe noch nie Farming Simulator gespielt. Ich weiß, dass es super, super beliebt ist, aber keine Ahnung, wie realistisch zum Beispiel jetzt der Landwirtschaftssimulator ist. Also alles, ich habe es auch noch nie gespielt. Ich lese halt einfach nur immer wieder Berichte darüber, weil es natürlich ein Stück weit interessant ist. Es kommt jetzt sogar für die Vita raus, da war ich vorher erst so, what? Also, ganz ehrlich, das hat einen riesen Markt. Ich weiß. Also, es ist ja interessant für Spielemagazine und viele Leute reden ja darüber, weil sie darüber reden können, weil es hunderte von tausenden von Leuten gibt, die da draußen das Ganze spielen und niemand weiß, wer diese Leute sind. Jeden, den man fragt, der sagt, was, interessiert mich nicht, das ist scheiße. Aber es gibt genug Leute, die es spielen. Von daher, keine Ahnung. Aber es ist natürlich auch sowas, das sind natürlich auch Spiele, die darauf ausgelegt sind, dass sie eher ein Casual Audience erreichen. Dass Leute sind, die sonst gar keine Computerspiele spielen, aber abends nach Hause kommen wollen und ein bisschen auf ihrem eigenen Bauernhof rumgurken. Das heißt, die haben keine besonders realistische Grafik, sondern ne, Spiele, die einfach auch auf einfachen Arbeits-PCs laufen. Die haben eine einfache eingängige Steuerung, weil die meisten Leute logischerweise nicht dran gewohnt sind, mit Maus und Tastatur auch zu spielen. Sodass man dadurch einfach zwangsläufig ein bisschen diesen Simulationsanteil im Namen ein bisschen verliert. Also ist, glaube ich, eher in Anführungsstrichen zu sehen. Jetzt ist natürlich die Frage, als letzter Punkt vielleicht so ein bisschen, da haben wir vorhin auch schon drüber diskutiert, Sportsimulation. Wie steht es eigentlich darum, um Realismus? Weil da habe ich gesagt, Sportsimulationen sind irgendwie schwierig, mit anderen Simulationen in einen Topf zu bringen, weil Realismus da immer in Anführungsstrichen, habe ich das Gefühl, zu sehen ist. Also das ist jetzt einfach nur mal mein Ausgangspunkt. Weil sie eben etwas simulieren, das an sich schon eine Simulation ist. Also auch in der echten Welt Fußball zu spielen, bedeutet ja schon, dass man eben da geht es nicht um Realismus quasi, um realistisch etwas abzubilden, egal was man ursprünglich die Inspiration für Fußball war. Das ist ja schon so abstrakt, dass es ja egal ist, aber dass man eben versucht quasi nicht die echte Welt abzubilden, sondern das ist ja eh schon ein an sich geregeltes und an sich geschlossenes System ist das Fußballsystem. Es gibt gewisse Dinge, die man darf, die man nicht darf. Eine gewisse Art und Weise, wie man mit den Objekten auf dem Spielfeld interagiert, sprich dem Ball. Das heißt, es ist jetzt schon ein komplett geregeltes System. Das heißt, wenn man das simuliert, simuliert man ja auch schon etwas Unrealistisches in der echten Welt, weil es ja in dem Sinne nichts mit wirklichem Realismus zu tun hat, sondern weil es eben eine Abstraktion ist von der realen Welt. Da sagst du ja ganz klar, ich weiß, da haben wir unterschiedliche Ansichten. Das ist jetzt einfach nur mal mein Ausgangspunkt, das ist quasi meine Sicht auf die Dinge, weswegen ich es irgendwie schwierig finde, von Fußballsimulationen oder so zu reden oder das alles unter einen Hut zu bringen, weil ich das Gefühl habe, das ist was anderes. Also ich finde es halt schwierig, davon zu reden, dass Fußball in dem Sinne eigentlich schon unrealistisch ist, weil wir uns selbst Regeln auferlegen. Weil letztendlich, was ich halt immer sage, die Sportsimulation solle eben, ich glaube, bei der Sportsimulation geht es gar nicht darum, ob das jetzt, was ich simuliere, auch eine Simulation ist, sondern ich simuliere halt das, was ich simulieren möchte, nämlich wie sieht ein Fußballspiel in der Realität aus? Und da, und da habe ich halt, letztendlich klar, ein Fußballspiel ist einen gewissen Regeln unterlaufen, aber trotzdem weiß ich ja, wie sich Fußball unter realen physischen Bedingungen zu spielen hat und sich anzufühlen hat. Beziehungsweise nicht als Spieler, sondern wie sieht das denn für den Zuschauer aus? Wie verhalten sich Fußballer in bestimmten Situationen? Oder was macht in bestimmten Situationen fußballerisch Sinn, um eben zum Ziel zu kommen, nämlich das Runde ins Eckige zu kriegen? Und ich glaube, da ist es halt mittlerweile zum Beispiel so, dass ich auch da sagen würde, Realismus wird auch da immer wichtiger. Ich weiß nicht, wie viel sich mit Fußball oder in Fußball-Videospielen auseinandersetzt. Ich meine, es ist ein riesiger Markt in Deutschland, aber FIFA vor nicht mal so langer Zeit, vor 6-7 Jahren, ist ein komplett anderes Spiel, als es FIFA mittlerweile ist. FIFA war früher auf jeden Fall super arcadisch. Du hast halt Tricks gemacht, die echte Fußballer natürlich auch machen können, aber kein vernünftiger Fußballer macht die 15.000 Mal im Spiel. Also Übersteiger vielleicht schon, aber nicht Millionen Fallrückzieher nach jeder Flanke oder sowas. Das konntest du damals wirklich machen. Mit der Freestyle-Steuerung im rechten Analogstick konntest du endlich einfach die gegnerische Abwehr tricksen, was halt super unrealistisch und einfach nur arcadisch ist. Ein bisschen rumpassen und hin und her und dann hast du schon deine Tore erzielt. Mittlerweile ist es so weit, dass du wirklich sagen kannst, selbst verteidigen klappt nicht mehr, indem du einfach auf den Knopf drückst, sondern du musst dich wirklich im Raum positionieren, du musst deine Mitspieler im Raum positionieren, du musst verschiedene Taktiken, Schnelltaktiken drin haben. Tackling kommt genau aufs Timing an, du kannst also nicht einfach die ganze Zeit hin und her tackeln und dadurch wird das Spiel natürlich sehr viel anspruchsvoller, schwieriger zu spielen. Ich weiß von vielen, die zum ersten Mal FIFA nach Jahren in die Hand nehmen oder eben in den anfangen wieder zu spielen, die sagen, sie verlieren einfach nur 0-5 gegen den Computer, weil es einfach nichts funktioniert. Und ich glaube, das ist momentan auch wirklich so dieser Anspruch geworden, ganz einfach deswegen, weil jetzt dann irgendwann auch die Leute gemerkt haben, wir wollen das auch haben. Also Pro Evolution Soccer hat sich dann damals eben zu dem Konkurrent von FIFA entwickelt, die zwar keine Lizenzen hatten, aber eben Fußball realistischer dargestellt haben. Und mittlerweile ist auch FIFA am Weg dann zu sagen, okay, die Leute wollen das so haben, also machen wir das auch so. Ich glaube, bei Sportsimulationen mittlerweile geht es sogar mittlerweile so weit, dass auch Zuschauerränge, da ist FIFA zum Beispiel noch weiterfällt, aber zum Beispiel die NBA-Spiele, da hast du wirklich das Gefühl, das sind wirklich echte Menschen, die da zuschauen, mit die auch echt auf verschiedene Aktionen im Spiel reagieren, auch so, wie sie vielleicht wirklich reagieren würden. Und einfach eine Atmosphäre erzeugen, wo du das Gefühl, okay, du bist jetzt gerade im Stadion und siehst gerade dieses Spiel an. Ja. Das ist natürlich schon ein bisschen anders als eine andere Simulation, da gebe ich dir schon recht, aber an sich würde ich trotzdem sagen, das ist auf jeden Fall in dem Sinne Simulation und auch etwas, was versucht, real also darzustellen. Ja, natürlich, auf jeden Fall. Ich weiß auch nicht, ich habe einfach nur mit diesem Simulationsbegriff irgendwie so ein Problem gehabt, weil ich die ganze Zeit das Gefühl gehabt habe, so, natürlich ist es einfach zu simulieren, weil du simulierst mit Spielmechanik echte Mechanik. Also, weißt du, was ich meine so? Also, du hast schon vorgegebene Regeln und Mechaniken, die schon in der Realität so vereinfacht sind, dass sie eben für dieses Spiel funktionieren und die musst du einfach nur noch umsetzen, wohingegen natürlich die Mechanik eines Flugzeugs ganz anderen Gegebenheiten ausgesetzt ist. Das heißt, es ist wesentlich komplizierter, es ist wesentlich anspruchsvoller, wohingegen du eben schon ein sehr dankbares Spiel, es ist wie ein Brettspiel quasi auf dem PC umzusetzen. Es ist auch keine Simulation eines Brettspiels, es ist einfach nur ein Brettspiel. Weißt du, was ich meine? Das würde ich auch nicht Simulation nennen, wobei natürlich das auch nochmal, klar, ja. Da gibt es keine Ballphysik und so Gedödel. Also das ist natürlich noch was anderes. Du simulierst ja trotzdem irgendwie KI und Ballphysik, was natürlich bei einem Brettspiel noch ein bisschen was anderes ist, aber das ist dieselbe Richtung, habe ich das Gefühl, aber... Also das Einzige, was ich sagen will, wenn du eine richtige Schachsimulation machen wollen würdest, müsstest du halt auf jeden Fall zum Beispiel sowas wie berührt geführt. Also gibt's ja als Regel. Du darfst ja als Schachspieler, wenn du eine Figur berührst, musst du sie auch ziehen. Ich glaube nicht, dass es in irgendeinem Schachspiel diese Regel gibt. Das ist ja auch relativ egal, weil der Computer in dem Sinne, jeder Spieler, der das weiß, der krabbelt halt die Figur nicht an, bevor er nicht sicher ist, was er machen will. Ja, aber das ist halt ein blödes Beispiel, wo ich halt dachte, wenn man Simulation müsste, man halt auch sowas mit simulieren oder irgendwie. Ja, klar, ich meine, das ist halt wie du schon gesagt hast, letztendlich wie bei Handspielen beim Fußball. Also wir haben vorhin natürlich drüber geredet, hast du jetzt in der Folge noch nicht gesagt, aber Handspiel bei Fußballsimulationen oder bei Fußballspielen zu realistisch darzustellen, ist halt auch fast unmöglich. Und ich meine um vielleicht noch einen letzten Punkt zu machen, es gibt ja tatsächlich auch eine Diskussion unter FIFA-Fans. Zum Beispiel, es gab mal This is Football von Sony oder so, da konntest du per Knopf eine Schwalbe machen. Das darfst du bei FIFA nicht, mit der Begründung, weil das ein offizielles FIFA-Produkt ist und FIFA für Fairplay steht. In dem Sinne wäre es eigentlich realistisch, wenn du das könntest, weil es passiert letztendlich. Genauso wie Fehlentscheidungen von Schiedsrichtern. Da gab es schon super viele Diskussionen darüber, dass sie sagen, FIFA ist nicht realistisch genug, weil FIFA erkennt, dadurch, dass es halt ein Spiel und beziehungsweise mit Parametern zu arbeiten, erkennt abseits auf den Zentimeter genau, auf den Pixel genau, ob es abseits ist oder nicht. Und jetzt könnte man natürlich argumentieren, im echten Fußball gibt's halt mal Sachen, wo es passiert, dass halt ein Abseitstor geschossen hat oder halt vermeintliches Abseitstor oder ein Abseitstor eben gepfiffen oder nicht gepfiffen wird. Und dann ist natürlich die Frage, wie viel Realismus will man dann als Fußballfan haben? Aber da ist ja wieder schwierig, weil selbst im realen Fußball die Frage gestellt wird, sollte man sowas eigentlich nicht unterbinden? Und ich zum Beispiel einer der Meinung bin, da hört bei mir zum Beispiel Realismus in dem Sinne auf, weil ich das Gefühl habe, naja, was im realistischen Fußball läuft, sollte meiner Meinung nach nicht sein. Ja. Und dann wird es natürlich wieder ein bisschen schwieriger. Also ich bin zum Beispiel einer der Meinung, Abseits muss auch Abseits sein im Spiel. Also ich glaube, FIFA regt mich meistens manchmal online schon so sehr auf, wenn ich ja noch ein Spiel verlieren würde, weil der Schiri vergisst, Abseits zu pfeifen oder das einfach nicht checkt und das Spiel sozusagen absichtlich übersieht, weil ich ja weiß, dass das Spiel es checkt, absichtlich einen Abseits übersieht. Ich glaube, da würde ich aufhören, FIFA zu spielen. Ist ja auch richtig so. Ich meine, letztendlich ist es ja auch so, dass man ganz klipp und klar sagen muss, das ist ja ein Fehler im System in der echten Welt. Ja. Warum sollte man den simulieren? Auch wenn es ihn gibt, aber es ist ja nicht so gedacht. Also es ist ja nicht... Romantiker werden mir jetzt widersprechen, aber... Ja, egal. Ich würde sagen, dann kommen wir irgendwie zu einem nicht besonders fazithaften Ende, aber zumindest zu irgendeinem Ende. Ja, es ist einfach ein riesiges Thema. Auch wenn wir das am Anfang nicht gedacht haben, es ist tatsächlich ein sehr, sehr umfangreiches Thema und ich glaube, wir sind auch oft genug vom Thema abgewichen, um über andere Dinge zu reden und zu diskutieren. Hat eine Menge Spaß gemacht. Was uns jetzt natürlich interessieren würde, ist, wie steht ihr zu dem Thema? Also immer her mit euren Meinungen und euren Äußerungen dazu. Vor allem, weil es, wie gesagt, glaube ich, einfach sehr, sehr individuelles, was man als realistisch betrachtet, was einem auch an Realismus wichtig ist und was wiederum nicht, welchen Kompromissen man leben kann, mit welchen man nicht leben kann. All das ist auf jeden Fall mega spannend. Schreibt uns E-Mails, Nachrichten, alles drum und dran. Und dann würde ich sagen, gehen wir über zu unseren Tasties. Ja, und ja, ich fange einfach mal an. Genau, ich fange einfach mal an. Das ist jetzt auch wieder ein sehr schwerer Tasty, muss ich sagen, weil... Ja, irgendwie habe ich so viele Tasties in letzter Zeit, dass ich mich ganz schwer entscheiden kann immer. Ich entscheide mich einfach mal wieder für das Spiel, das ich gerade aktiv spiele und gebe das einfach mal als Tasty raus, einfach weil das am lustigsten ist und jetzt auch in letzter Zeit ist immer ganz spaßig war, wenn irgendwie Leute angefangen haben, dann deswegen auch mit mir zu spielen, weil ich sie auf dem Podcast erwähne. Deswegen mache ich das jetzt einfach auch nochmal. Es gibt ein Spiel von Square Enix, beziehungsweise es wird von Square Enix gepublished und gehört zu einer alten Eidos-Franchise, die ja bekanntlich mittlerweile in Square Enix aufgegangen sind. Das jetzt gerade vor kurzem in die Closed Beta gegangen ist, das ich vor einiger Zeit mal entdeckt hatte und ein bisschen verfolgt hatte und wo ich gerade meinen Closed Beta Access gekriegt habe. Ich erzähle das auch hauptsächlich nur deswegen, weil ich der Meinung bin, dass man gar nicht so, also nicht so wahnsinnig kompliziert ist an den Closed Beta Platz noch ranzukommen. Zum einen, weil es schon über Early Access auch im Steam gepublished ist. Das heißt also, im Notfall könnt ihr auch Geld dafür ausgeben, was ich aber, glaube ich, zu diesem Zeitpunkt nicht empfehlen würde, was bei Early Access aber meistens der Fall ist. Und zum anderen, weil es, glaube ich, noch nicht so viel Aufmerksamkeit genießt, dass es da wirklich so ewig viele Bewerbungen gibt. Ich finde aber, das ist eine ganz coole Sache. Und zwar handelt es sich um ein Spiel mit dem Namen Nosgoth. Dem einen und anderen sagt das hoffentlich schon jetzt etwas, wenn nicht alle so enthusiastisch sind wie ich in der Hinsicht, dann ist es aber auch durchaus verständlich. Nosgoth ist namentlich die Welt der Legacy of Kain-Reihe. Ich denke, das zumindest wird den meisten Leuten was sagen. Soul Reaver-Reihe war, glaube ich, bekannter als die Kain-Reihe, also Blood Omen. Das sind aber quasi zwei Seiten derselben Medaille. Kain und Raziel, der Held aus Soul Reaver, waren eben die Nemesis der eine des anderen. Und es gab dann auch vor einiger Zeit ein Spiel, das nennt sich Legacy of Kain Defiance, wo man dann eben beide Seiten in einem Spiel gespielt hat. Ein ganz ausgezeichnetes Spiel, das mir sehr viel Spaß gemacht hat. Und ich bin aber schon seit Jahren Fan der Soul Reaver-Reihe. Und alle, die das noch kennen, Nosgoth ist eben die Welt dieser Spielereihe, Blood Omen, Soul Reaver und Legacy of Kain. Und in dieser Welt wird jetzt gerade von Square Enix ein Free-to-Play-Spiel entwickelt. Nicht unbedingt das Intuitivste, was einem bei Soul Reaver quasi in den Kopf kommt, aber trotzdem eine sehr coole Sache. Und zwar ist es ein Third-Person-Action-Spiel. Menschen gegen Vampire. Vampirjäger quasi gegen Vampire. Grundlegend klingt es jetzt erstmal nach so einem Wegwerfprodukt quasi, dass Square Enix irgendwas aus einer Franchise machen möchte. Und ganz falsch ist es auch nicht. Was aber ganz cool ist, alle Leute, die daran entwickeln, scheinen extrem große Enthusiasten und vor allem Fans der Soul Reaver und eben Legacy of Kain-Reihe zu sein. Ich glaube, jeder, der sich mal ein bisschen mit dieser Reihe beschäftigt hat, weiß, dass es da sehr, nicht fanatisch, aber sehr treue Fans gibt, die über Jahre hinweg ein neues Spiel fordern, die gerade von der Lore extrem begeistert waren damals. Und ich bin einer keiner von denen. Also ich bin nicht ganz so fanatisch wie manch andere, aber ich habe diese Spielreihe geliebt, weil ich eben die Lore extrem cool fand. Ich fand, das war sehr tiefgehend und ausufernd und man hat immer das Gefühl gehabt, da ist noch vieles mehr in den Köpfen der Entwickler, das eben im Spiel gar nicht erst angesprochen wird, das aber zumindest existiert, was eben eine sehr, sehr schöne, tiefe Welt einem irgendwie gegeben hat. Und in dieser Welt gibt es eben diese Third-Person-Action-Spiel. Das spielt sich erfrischend anders und ich habe es ja vorhin schon so ein bisschen im Hauptthema angesprochen, dass ich es cool finde, wenn Spiele mal wieder so ein bisschen auch in die Richtung gehen, dass nicht immer alles ausgeglichen und komplett gebalanced im Sinne von ist, die eine Seite hat dann irgendwie, ne, die eine Seite hat einen Tank, die andere Seite hat einen Tank, die andere eine Seite hat einen Heiler, die andere Seite hat einen Heiler, die eine Seite hat irgendwie einen Sneaky Assassin, die andere Seite hat einen Sneaky Assassin. So ist es in dem Spiel auf jeden Fall nicht. Das spielt sich viel eher und sympathischerweise richtig doll sogar erinnernd an Alien vs. Predator. Und zwar im Sinne von, dass sich die Menschen wirklich einfach wie Marines ein bisschen spielen. Das heißt also, ein einzelner Mensch gegen ein einzelnes Alien hat fast keine Chance. Dafür haben sie einfach ein bisschen größere Feuerkraft und ein einzelnes Alien muss halt einfach sehr geschickt sein und hat normalerweise gegen eine kleine Gruppe von 2, 3 Menschen keine Chance. Wohingegen die Vampire eben so ein bisschen eher die Aliens bzw. Predator sind, die sich unsichtbar machen können, die so ein bisschen mehr Hit-and-Run-Taktik haben, die eben versuchen müssen, die kleine und enge Truppe Menschen irgendwie auseinanderzusprengen, um dann Einzelne sich rauszupicken und die zu töten. Das Ganze spielt sich jetzt schon erfrischend, einfach dadurch anders und auch sehr spaßig. Um das Ganze trotzdem gebalanced zu halten, haben sie es ganz geschickt gemacht, dass man in einer einzelnen Runde, die man von dem Spiel spielt, beide Teams, das ist immer so Team-Deathmatch, beide Seiten spielen müssen. Das heißt, man fängt entweder als Vampir oder eben als Mensch an und muss dann in der Rückrunde die andere Seite spielen und erst am Ende werden quasi zusammengerechnet, welches von den beiden Teams gewonnen hat. Das heißt, es gibt nicht die Möglichkeit, einfach nur die ganzen Vampire zu spielen, weil man die irgendwie cooler und besser findet. Die Menschen brauchen mehr Taktik, die sind ein bisschen schwerer zu spielen, sie haben zwar mehr Feuerkraft, aber die Vampire sind so schnell, dass die schwer zu treffen sind. Wenn man aber mit 4 Menschen in einem Pulk bleibt, dann ist es sehr schwer für die Vampire an einem ranzukommen. Das heißt, man muss ein bisschen vorsichtiger, taktischer spielen. Vampire hingegen sind dann eben, wie gesagt, diese Hit-and-Run-Taktik, die sind wesentlich schneller, agiler, spielen sich ganz, ganz anders, weil sie auch reine Melee-Charaktere im Normalfall sind, wohingegen die Menschen alles reine Fernkämpfer sind. Wie gesagt, einfach insgesamt ein interessantes, cooles Spiel. Mir macht es jetzt schon eine Menge Spaß. Die Closed Beta hat gerade erst angefangen, also es sind noch viele Dinge in Entwicklung. Läuft jetzt aber schon echt ganz flüssig und unterhaltsam. Das Ganze läuft über Steam. Man kann sich über Square Enix-Seite und die Novgorod-Seite eben für eine Closed Beta bewerben. Über Steam, wie gesagt, kann man es auch im Early Access kaufen, was ich aber nicht unbedingt empfehlen würde. Falls ihr irgendwie reinkommt in die Closed Beta oder schon drin seid und Bock drauf habt, dann meldet euch auf jeden Fall, wie immer Marty McNord ist mein Handle auf Steam. Darüber kann man dann eben mit mir in Kontakt treten. Dann kann man auch zusammen ein bisschen rumballern und spielen. Macht auf jeden Fall jetzt schon eine Menge Spaß. Einfach mal angucken, gerade für Leute, die vielleicht eben auch das Universum schon kennen, weil darüber bin ich drauf gestoßen. Ich war gar nicht so interessiert am Spiel, sondern mehr einfach, ja, dass in dem Universum was Neues gemacht würde. Bin aber echt, echt ganz zufrieden mit der Sache, muss ich sagen. Ja, klingt doch cool. Ich habe früher auch ganz gerne Legacy of Kain gespielt. Habe jetzt auch neulich durch einen Glücksgriff wieder meine Hände an Legacy of Kain Defiance für die PS2 bekommen. Und habe es auch schon jetzt bei Merlin gesehen. Ich bin ja auch so einer, der sagt, naja, ich finde es eigentlich ganz cool, dass es so ein Multiplayer mal so ein bisschen asymmetrisch ist. Also in dem Sinne, dass es genau, nicht gleich Voraussetzungen sind, sondern unterschiedliche Voraussetzungen, aber trotzdem natürlich so gebalanced ist, dass es irgendwie Sinn macht. Und ich, weil ich eben finde, also die Art und Weise, naja, die spielen sich einfach anders, muss anders agieren und sich anders verhalten, anders überlegen, finde ich einfach super spannend. Und diese Adaptionsfähigkeit ist eigentlich das, was, wo ich das Gefühl habe, dass das gerade das Interessante an diesen Typen von Multiplayern sind. Und dementsprechend, ja, probier's einfach aus. Ich habe es vorhin schon mal ein bisschen gesehen. Bin mir nicht sicher, ob ich das auch spielen möchte. Wenn, dann würde ich es wahrscheinlich mit Controller spielen. Sah auch so aus, als wäre es ganz gut mit Controller spielbar, theoretisch. Müssen wir mal schauen. Ja, absolut. Also es gibt auf jeden Fall für die letztendliche Version und wahrscheinlich auch schon in der Beta-Controller-Support. Den gibt es jetzt gerade noch nicht, aber es wird auf jeden Fall welchen geben für den PC. Und sie wollen auf jeden Fall auch, wenn es möglich ist, eben auf den Konsolen veröffentlichen. Da gibt es halt gerade Verhandlungen. Ist noch nicht ganz klar, ob das passieren wird oder nicht. Jetzt, wo es gerade viel in Richtung Free-to-Play geht auf beiden Konsolen, kann ich mir eigentlich ganz gut vorstellen, dass da Sony und Microsoft durchaus Interesse dran hätten. Hoffen wir also, es kommt auch für die Konsolen. Ansonsten auf jeden Fall Controller-Support für den PC wird es definitiv auch geben, ja. Ja, dann kommen wir zu meinem Tasty. Ich glaube, der hat zum dritten Mal in Folge mit Videospielmusik zu tun. Ja, du erfüllst das, erfüllst den Stereotypen, richtig, den du hier bei uns im Podcast inne hast. Und zwar handelt es sich diesmal um so eine kleine, wie soll ich das nennen, also so eine kleine japanische Truppe, die den tollen deutschen Namen Meine Meinung trägt. Die haben einen YouTube-Channel und die haben ein bisschen Original-Stuff, aber sie haben auch viele eigene Arrangements zu bekannten vom japanischen Videospielreihen, Final Fantasy, Chrono und so weiter. Und das Interessante an ihren Arrangements eigentlich, dass sie in den meisten, ich habe jetzt, ich weiß nicht, ob ich jetzt alle gehört habe, aber die meisten, eigentlich auf die richtig klassischen Instrumente, wie zum Beispiel das Klavier oder die Violine. Ich glaube, die Violine ist manchmal drin, aber eigentlich verzichten, sondern eigentlich eher auf zwei Akustikgitarren und einen Kontrabass setzen. Manchmal noch eine Sängerin und ein paar extra Instrumente, aber die zwei Gitarristen und der eine Kontrabassspieler ist eigentlich immer dabei. Und das Kontrabass zum Beispiel etwas in so einem Trio, was ich eigentlich selten gesehen habe. Es funktioniert aber extrem gut. Die Arrangements sind super kreativ und ein bisschen anders. Ich meine, letztendlich sind sie natürlich auch in dem Sinne ein bisschen konservativ, dass sie sich nicht so sehr vom Original jetzt entfernen, wie jetzt vielleicht die anderen Sachen, wie jetzt Final Symphony, also diese Großproduktion jetzt gemacht haben. Aber trotzdem sehr erfrischende Art und Weise, diese Musik neu zu interpretieren, auch mit Instrumenten, die man so noch nicht gehört hat. Und wer sich da interessiert, definitiv mal den YouTube-Channel auschecken. Werden natürlich auch verlinken. Und genau, hört euch das mal an. Ich fand es ziemlich cool. Ja, auf jeden Fall. Also ich freue mich immer, wenn du irgendwie solche Tasties hast, weil das ist auch für mich eigentlich immer neu. Auf jeden Fall, weil ich da ja nicht richtig drin stecke, aber mich mehr und mehr dafür interessiere auf jeden Fall. Und das klingt extrem cool. Also werde ich mir das auf jeden Fall auch mal reinziehen. Ja, einfach mal anhören. Ich meine, wir werden, glaube ich, mittlerweile genug Leute haben, die sich für Videospielmusik interessieren. Entweder, weil sie es von Anfang an gemacht haben oder weil du allen damit lang genug in den Ohren liegst. Warte, irgendwann wird dieser Podcast davon übernommen und wir werden so einen reinen Videospielmusik-Podcast. Na, das will ich ja nicht hoffen. Aber wie gesagt, es gab schon genug Leute, die jetzt auch angeschrieben gesagt haben, hey, voll awesome, dass ihr immer so viel zu Videospielmusik habt. Da scheinen wir zumindest einigermaßen doch interessante Nische auszufüllen. Ist ja cool, freut mich auf jeden Fall. Und wie gesagt, für mich auch cool, ich interessiere mich da auch immer mehr für. Von daher, durchaus coole Sache. Ja, dann würde ich sagen, sind wir wieder am Ende angelangt und heute haben wir ja doch mal wieder fast die 2 Stunden voll gekriegt, das ist ja ganz schön. Jetzt zum letzten kurzen Podcast mal wieder ein richtig ordentlich lang, wie gesagt, mit einem sehr ausufernden, umfangreichen und wahrscheinlich ganz so gut strukturierten Hauptthema. Meldet euch, falls ihr irgendwas dazu zu sagen habt und gibt es sonst noch irgendwas Abschließendes, was wir irgendwie noch mitgeben wollten? Spiel Dark Souls 2. Das muss man eigentlich niemandem sagen. Meine ganze Freundin ist voll davon. Ja, ich wollte gerade sagen, ist nicht irgendwie so, dass sowieso schon gerade alle Dark Souls 2 Spiele die Konsolen sind? Ich habe schon überlegt, ob ich nicht einfach als Tasty Dark Souls 2 hätte machen sollen. Einfach so was Scheiße. Übrigens, dieses Spiel kennt wahrscheinlich niemand, aber so ein kleiner Geheimtipp lasst euch gesagt sein. Geil. Awesome. Ich glaube, ja, du hattest Dark Souls 1 damals sogar als allerersten Tasty. Im Nachhinein weiß ich gar nicht, ob das so ein Tasty ist. Echt? Ja. Hatte ich das wirklich als allerersten Tasty? Das könnte tatsächlich sein. Ich hatte es auf jeden Fall irgendwann als Tasty. Vielleicht war es auch im nullten Tasty. PC-Version. Ah, der stimmt, es gibt ja noch Folge 0. Die ominöse Folge 0. Ja, kann auch sein, dass es die Folge 0 war. Ich kann mich da ehrlich gesagt nicht mehr dran erinnern. Aber du hast recht, ich hatte das irgendwann, also die PC-Version hatte ich irgendwann zwischendurch als Tasty. Vollkommen korrekt. Wer weiß, wann und wie das war, kann man nicht recherchieren. Ja, würde ich sagen, sind wir am Ende angekommen. Wir hoffen natürlich, ihr bleibt uns gewogen. Habt Spaß an der Folge und meldet euch bei uns. Und wenn nicht, dann hören wir uns auf jeden Fall in 2 Wochen, beziehungsweise gegebenenfalls auch zwischendurch mal in kleinen Zwischenfolgen. Die wird es irgendwie demnächst vielleicht mal. Jetzt kündigt ihr das an, wahrscheinlich passiert es nie. Naja, wer weiß. Schneid's aber wieder raus, wenn wir es uns doch anders überlegen. Richtig, genau. Mache ich eh nicht, wie immer. Das ist, wie sonst auch. Man sagt, man würde es rausschneiden, macht es dann letztendlich doch nicht. Aber naja, jetzt habe ich es nur so angetastet quasi so. Ganz minimal. So, ja, so ein kleiner Krümelbrocken. Richtig, genau. So hingeworfen und gleich wieder ignoriert. Also, wir hören uns dann in 2 Wochen, würde ich sagen. Und ja, dann sind wir am Ende angekommen. Ihr habt Uncommon Taste Podcast gehört und mein Name ist Merlin. Mein Name ist Joe. Und wir hören uns in 2 Wochen. Auf Wiedersehen. Wiederhören. Ah, was ein Durcheinander.